Die Menschen tragen zu wenig Eigenverantwortung. Die Menschen machen zu oft abstrakte Systeme für ihr Scheitern verantwortlich. Vergleichen sich mit anderen und nicht mit sich selbst, der man gestern war. Die Hauptaufgabe des Staates ist, das Individuum zu ermächtigen. Dies wird immer öfter verneint. Die Menschen wissen zu wenig über Gulags und keiner kann sagen, wann die Linke zu weit geht. Jeder weiß aber, wann die Rechte zu weit geht. Uralte religiöse Memes haben tiefere Bedeutung, wie man zunächst denkt, zumindest sagt das Peterson. Rational ist, was das Überleben sicherstellt. Jede Form der Logik entspringt zunächst einem Glauben. So nun haben wir ein paar Aussagen von Peterson. Interessant ist, dass zunächst immer nur die Ersteren angegriffen werden und nicht die Letzteren, bei denen es viel mehr zu kritisieren gibt. Aber naja, was soll's. Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Wir schauen uns heute ein Video der Rocket Beans an, bei dem über Jordan B. Peterson gesprochen wird. Ich hoffe, euer Zimmer ist aufgeräumt und damit hallo. Ich bin der Abel und da ist der Chris. Genau, ist heute nur zu zweit. Ja, und die Herrschaften sind zu dritt. Und ich spiele die ein bisschen schneller ab, also nicht wundern. Weil hier müssen schneller fertig werden. Ja, also wir gucken auch nicht das ganze Video. Ich habe das hier schon mal vorbereitet zu dem Part. Also das ganze Video könnt ihr euch natürlich auf dem Kanal von Rocket Beans noch komplett angucken. In dem ersten Teil geht es halt generell darum, wer überhaupt Jordan Peterson ist und so. Ja, und um die Hummer. Aber ich denke mal, unsere Zuschauer werden wahrscheinlich darüber schon ganz gut Bescheid wissen. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch ja das Video noch im Nachgang nochmal komplett angucken von den Rocket Beans. Ja, wobei, was ich noch zu dem Hummers sagen will, ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem Teil bei denen schon vorkommt, aber der Hummers wird ja dem Peterson immer ausgelegt, dass wenn er die Geschichte von seinem Hummer erzählt, dass er damit für Dominanz werben will. Und Dominanzverhalten will er damit nicht einwerben. Wenn er sagt, dass ein Hummer, der Antidepressiva bekommt, seine Scheren wieder nach oben ausstreckt, dann sagt er damit, dass es eine Kompetenzhierarchie gibt. Und dass ein Hummer, der öfters Kämpfe verliert, irgendwann die Scheren dauerhaft gesenkt hat und dass sich das auch in den Neurotransmittern widerspiegelt. Und deswegen soll man sich aufrichtig hinstellen, damit einfach nur die Art und Weise, wie sich dein Körper verhält, einen positiven Einfluss auf deine Neurochemie hat. Und nicht unbedingt mit der Idee, dass alle Männer jetzt zu Hummer werden sollen und andere Leute mit ihren Zangen quälen sollen. Und irgendwie wird das ihm oft so ausgelegt, als ob er damit irgendwie ja für Unterdrückung Werbung macht. Dabei geht es nur um eine Kompetenzhierarchie und darum, dass du, wenn du dich ordentlich hinstellst und mal die Hände aus den Hosentaschen rausnimmst und deine Schultern ordentlich hoch machst, dass du dann dich besser fühlst, wenn du so dastehst. Und das ist manchmal relativ schwer für die Hauptstrommedien und für Menschen, die Peterson sehen und kritisieren. Ja, das Problem hatten die auch so ein bisschen in dem ersten Teil auf jeden Fall. Ich habe mir hier so Sachen aufgeschrieben wie Gesellschaft ist ja auch ein Konstrukt und das und man stellt nicht die Systemfrage, solche Dinge halt, ne, wo ich mir dann halt eben denke, ja, das ist halt eine Observation irgendwie von Peterson, wie du das gerade schon dargestellt hast, und darin verbirgt sich halt keine Systemfrage sozusagen. Und selbst wenn man sich die jetzt irgendwie stellen würde, ob das jetzt nicht besser wäre, sich vor allen Dingen dann um die Hummer zu kümmern, die ihre Scheren irgendwie hängen lassen. Ich meine, das tut die Gesellschaft ja. Es ist ja nicht so, dass, wenn man es jetzt auf den Menschen überträgt, dass diese Leute dann allen egal wären, aber sie steigen halt nicht in diese Hierarchie dann auf, wo der Peterson halt eben erkennt und ich glaube auch richtigerweise erkennt, dass das halt schon einen Einfluss halt eben hat auf die Partnerwahl dann. Ja, auch nochmal zu dem, die Gesellschaft ist ein soziales Konstrukt. Ja, es tut mir leid, wenn ein Mensch jeglicher Bildung beraubt wird und in die Wildnis entlassen wird, entsteht ein bisschen so eine Zivilisation wie in Mad Max. Aber das haben wir halt genetisch einprogrammiert in unser Kopf. Und wenn dann ein dominanter Affe oder ein dominanter Mensch an der obersten Sparte der Rangordnung sich zu arg daneben benimmt, dann tun sich zwei Starke zusammen und nehmen den Herrscher auseinander. So, also sozusagen diese Mechanismen, was wir als fair und unfair empfinden und wie wir uns tribalistisch organisieren würden, das ist absolut nicht sozial konstruiert. Das kann man bei Affen feststellen. Da muss man nur die Natur beobachten. Und dann kommen die Leute schon wieder an, ja, ist ja alles konstruiert. Nee, vieles ist nicht konstruiert. Vieles hat an relativ langes Vorspiel in der Natur, evolutionsmäßig, dass wir überhaupt drauf eingestellt und angepasst sind, dass wir uns so verhalten können. Also, sozialer Konstruktivist. Ja, da bin ich natürlich noch gestolpert, das überspringen wir jetzt auch, über so eine kleine Diskussion über Skeptiker und Kritiker und Atheisten irgendwie, die jetzt angeblich alle auf der Seite von Jordan Peterson sind, laut diesem Video, oder viele auf jeden Fall. Und wo dann hier der Herr auf der linken Seite dann sagt, dass ja auch Leute, die Richard Dawkins irgendwie gut finden, auch schon so eine Art Religion wären oder fast so eine Art Religion werden. Und bei sowas, ja, da würde ich mir auf jeden Fall meine Begründung wünschen, auf jeden Fall, weil das ist für mich einfach Unfug. Also. Ja, also wann war der letzte Selbstmordanschlag für einen der atheistischen vier Horsemen vor Dawkins? Oder weißt du, ich, meine Güte, die verhalten sich wie in einer Religion. Das ist halt die Sache, dass wir sozusagen eine religiöse Verhaltensweise, ist halt auch ein Stück weit genetisch Voraussetzung innerhalb uns. Also sozusagen, Religion hat nur deswegen auch viel Erfolg, weil wir halt sozusagen bestimmte Voraussetzungen im Kopf mittragen, religiös zu sein. Und wenn man dann von außen eine Gruppe beobachtet, die sich um einen Intellektuellen schert oder um ein Fußballteam oder um ein intellektuelles Franchise wie Harry Potter, kann das religiös wirken. Allerdings, ja, weiß ich jetzt nicht, ob die Atheisten religiös sind dann so. Ich weiß nicht, vielleicht ja, also wenn jetzt die bei, eventuell nicht. Wenn jetzt bei Harry Potter sich jetzt wirklich jemand irgendwie versuchen würde, davon zu überzeugen, dass diese Harry Potter-Welt wirklich richtig so ist, ohne halt eben, weil überprüfen lässt sich das ja nicht, dann würde ich das einsehen. Aber ja, wenn so ein Richard Dawkins ein Buch darüber schreibt, gut, egoistisches Gehen ist jetzt auch nichts, was man messen kann. Man kann sich nur Sachen angucken und sagen, das sieht halt eben sehr stark danach aus. Aber ja, generell Naturwissenschaft ist natürlich schon so, dass man dann auch probiert, diese Hypothesen irgendwie zu beweisen und nicht einfach nur als Wert hat, dass man sich davon überzeugt, dass das alles so ist, obwohl man es halt überhaupt nicht beweisen kann. Ja, so aber ja, Christopher Hitchens, dafür hat noch niemand einen Truck über eine Promenade fahren lassen, über irgendwelche Menschen. So, bisher noch nicht. So. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, also jetzt mal zur Ehrenrettung der Religion. Oh Gott. Würde ich ja jetzt das Religiöse nicht daran messen, dass die Leute irgendwen umbringen. Ja, das stimmt auch. Für mich wäre das halt eben eher, dass man sich halt selbst als Wert nimmt, sich davon zu überzeugen, dass Dinge irgendwie sind, im Regelfall, dass man seinen eigenen Tod überleben kann und das halt ja einfach als Wert hat, dass man sich davon überzeugen kann, obwohl man das natürlich nicht feststellen kann und nicht prüfen kann. Eine Sache hätte ich noch am Anfang ist auch gefallen, dass Jordan B. Peterson zwielichtige Gestalten als Anhänger hat. Und dann habe ich auf die Abozahl der Rocket Beans geschaut, 466.000 Abos. Darunter sind auf jeden Fall auch Mörder und Pädophile. Rein statistisch gesehen ist es schwer, dass es nicht der Fall sein würde. Deswegen sozusagen den Menschen, den Intellektuellen zu unterstellen, dass sie merkwürdige Follower haben, Anhänger. Ja, kann man schon auch machen. Die Sache ist aber die, warum macht man das nicht, wenn man Rocket Beans vorstellt, dass man sagt, ja, das gibt's auf jeden Fall auch Pädophile im Publikum. So, Also warum wird es da nicht vorgestellt, aber beim Peterson wird es vorgestellt? Das ist dasselbe Ding mit Facebook und 4chan. Bei 4chan sagt man, da hat auch schon ein Mörder gepostet auf 4chan, Bilder von seinem Opfer. Ja, ist schon passiert. Bei Facebook, wo man auch schon eine Vergewaltigung live gestreamt hat, in Schweden war es, glaube ich, bei Facebook sagt man das nicht als Einführung. Und da würde ich mich gerne fragen, woran man das jetzt denn festmacht. Ich glaube aber also. An der Stelle schon, Ebel, dass sie das vielleicht also bei dem Peterson geht es ja jetzt schon irgendwie, also das ist ja ein Buch quasi mit einer gewissen Philosophie. Ja. Und die Rocket Beans sind ja jetzt, also ich habe jetzt von denen, ich glaube, das war das erste Video, was ich mir komplett von denen angeguckt habe, aber ich würde jetzt einfach Ich mach. mal tippen, dass das eher so ein Unterhaltungskanal ist, im Regelfall. Für Pädophile. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Aber mein Punkt ist auch ein bisschen ein Allgemeinplätzchen. Aber ja, so. Ja. Ja, auf der So. anderen Seite wurde das, glaube ich, auch in dem Zusammenhang mit Skeptiker und Kritiker und so genannt und Atheisten, dass es irgendwie zwielichtige Gestalten wären. Und an der Stelle bin ich natürlich auch nicht dabei. Also von daher, ja. Ach so, und vorab eine letzte Sache, auch Frauen können Hummer sein, damit das geklärt ist. Hummer, Sternchen innen. Genau. Und ich glaube, deswegen erklärt sich das auch, denn, also das finde ich das ganz interessant, was du ansprichst nochmal mit dem Atheismus, dass es eher so einen fanatischen Atheismus fast gab. Der hatte ja selbst was Religiöses irgendwann bekommen, ja, also gerade bei Richard Dawkins. Und jetzt wird hier Gott eingeführt, aber nicht, und das Christentum wird ja ganz hochgehalten, aber nicht im Sinne der katholischen Amtskirche zum Beispiel, sondern wer ist eigentlich hier Gott? Und ich habe mich das lange gefragt und dann kam der Lacanianer in mir durch, Gott ist eigentlich, was Lacan da bezeichnen würde, als der große Andere, also der ja sozusagen über allem schwebt und an dem wir uns orientieren müssen und so. Lacan sagt natürlich, es gibt keinen großen Anderen, das ist die große Lehre der Psychoanalyse. Und er sagt doch, diesen großen Anderen gibt es und den Oh, bringt er dann auch archetypisch ja, zusammen, eben Lacan. mit Lacan ist ein Psychoanalytiker, der in seiner Analyse gern mathematische Formeln mit eingestreut hat, einfach um nicht unbedingt irgendwas zu erklären, was Mathematisches oder als Metapher, sondern einfach nur, weil sich das gut anhört. Das ist wie wenn ich sage, also die Quantenfeldtheorie gibt mir recht, dass am Anfang von der Sendung gesagt wird, dass manche Sätze von Jordan Peterson banal einfach sind. Aber Gödels Experiment, also das Gödel, die Gödelische Theorie, die bestätigt, dass Lacan tatsächlich dumm ist. So. Und auf manche Leute wirkt es beeindruckend und ich glaube, er ist beeindruckt vom Lacan, aber es ist halt, der ist anrüchig für gute Gründe, so. Und er wird auch hier und da gerne Charlatan genannt, so. Ist nur zu Lacan, also. Ja gut, aber wer wird heutzutage nicht Scharlatan genannt? Ja, das stimmt auch wieder. C.G. Jung. Man muss es vielleicht mal, weil das nicht alle Zuschauer, glaube ich, wissen können. Es gibt ja so eine ganz klare Trennung. Freud auf der einen Seite, der in der Tradition der Aufklärung steht, der Psychoanalyse im Prinzip nah an die Naturwissenschaften auch ausrichten wollte, damit es eine anerkannte Wissenschaft wird. Und er hat dann lange Zeit mit C.G. Jung zusammengearbeitet, der etwas jünger war. Und Jung war aber fasziniert vom Romantischen, vom Okkulten. Und wollte die Psychoanalyse eher in diese Richtung treiben, hat sich mehr mit Religion beschäftigt, mit Erweckungserlebnissen, hatte selbst sowas Guruhaftes, auch viele Jungianer heute noch, zu denen Peterson gehört. Und da gibt es sozusagen diese große Trennung. Also eben Freud entlarvt sozusagen den Glauben, er ist in gewisser Weise Materialist. Und C.G. Jung hat sich vielmehr mit dem Mythos beschäftigt, aber nicht um ihn zu entmythologisieren, sondern um sozusagen diesen zu Mythos beweisen. wieder zu revitalisieren, zu beweisen. Und das macht Peterson in dem Sinne auch und arbeitet sich, glaube ich, auch deshalb so stark am Marxismus ab, weil der ist halt materialistisch und der ist atheistisch und deswegen muss er so dagegen sein. Und ich finde das aber dann einfach wahnsinnig falsch und verkürzt, dass er diejenigen studentischen Gruppen, die gegen ihn mobil machen oder die auch sonst ganz harsch für Political Correctness eintreten, die wirklich schauen, ist irgendwo ein Text nicht gegendert und dann ist gleich der Skandal da, dass er diese Gruppen in Verbindung bringt mit Marxismus. Weil jeder heute noch aktive Marxist oder so würde sich sofort von diesen Gruppen distanzieren, hat mit denen nicht. Nina! Jetzt kommt Werbung. Das mute ich mal kurz, aber das war auch, glaube ich, ein guter Bereich, um mal kurz darüber zu reden. Ja, wie kann man nur darauf kommen, Studenten, die der politischen Korrektheit anheimsen, als Marxisten zu bezeichnen? Vielleicht, weil sie oftmals gerne Dinge umverteilen würden. Weil die Theorie des Marxismus eh kaum einer im Original liest. In der Regel immer nur durch einen Autor irgendwo, der das ein bisschen so verwurstet mitbekommen hat. Und ja, die generelle Linse, die diese Studenten an den Tag legen, ist die der Unterdrückung, dass der Jordan Peterson ein großer Unterdrücker ist. Und diese Linse, die sitzt halt im in der marxischen Theorie halt einfach richtig kräftig drinne. So. Genauso in der sozialen Gerechtigkeit, die auch ein bisschen marxistisch angelehnt ist, aber die halt eher noch auf Rousseau zurückgehen. Und diese Menschen dann als Marxisten zu bezeichnen oder Neomarxisten oder Kulturmarxisten, das kann ich schon verstehen, das kann ich nachvollziehen, weil die generelle Linse, mit denen die Menschen auftreten, ist jedes Mal nur Unterdrücker und Unterdrückte. Was anderes ist es nicht. Also. Ja, wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Ketten. Ja, das ist ein Spruch, den sie raushauen, der halt von Marx kommt. Und das lernen sie in rituellen Gesängen, tun sie das einstudieren, wie sie diese Sätze runternudeln. Und dann erzählen mir die Leute so, ja, das hat aber nichts mit nichts was zu tun. Und dann heißt es auch, ja, Postmoderne wirft da auch manchmal rein, wie kann man nur? Ja, das sind intersektionelle Leute, die vertreten in der Regel einen intersektionellen Feminismus. In dem Artikel, den die Crenshaw geschrieben hat, der 14.000 Mal zitiert worden ist, bei dem sie sozusagen die Intersektionalität in einer wissenschaftlichen Arbeit in Eisen gegossen hat, in diesem Papier steht im Kleingedruckten, I was inspired by postmodernism. So. Und wenn dann die Autorin das selber sagt, dann kann man da vielleicht schon rein interpretieren, eventuell, man wird mir wieder vorwerfen, dass ich da was ganz Falsches rausgelesen habe, aber man wird das schon sagen können, wenn der Autor das selber sagt, dass es dann wohl auch so ist. Aber vielleicht irre ich mich. So. Ja. Also was bringt ja schon eine faschistische. Das macht er zum einen, aber er sagt zum Beispiel, es gibt ein Unterkapitel, das heißt die Postmoderne und der lange Arm von Marx. Und da sagt er ja, Marx gab es einmal und dann gab es die Frankfurter Schule, Max Horkheimer nennt er da, die dann aus Deutschland, weil sie überwiegend jüdisch war, emigrieren musste in die USA. Und die hätten eigentlich später, und die hätten eine umfassende Kritik an der westlichen Zivilisation geübt und wollten diese verändern. So ist das überhaupt nicht bei der Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule haben auch gezeigt, in der. Ja. Die wollten überhaupt nichts verändern. Der Marcuse sagt, dass zwischen Totalitarismus des Faschismus und dem Liberalismus in den USA, dass es da kaum Unterschiede gibt, die auch nur kosmetisch sind, dass es in den USA keinerlei Demokratie gibt und dass man radikal alles über den Haufen werfen müsste und man Anti-Institutionen aufbauen müsste, damit man eine wahre Demokratie erreichen könnte. Und dass man das auch mit militanten Aktionen verteidigen sollte, wenn man denn der Meinung ist, dass die Demokratie in den USA nicht ordentlich ist. Er wird in den Interviews auch gefragt, obwohl sie dafür Werbung machen, dieses System hier über den Haufen zu werfen, haben wir ihnen doch als Flüchtling die Freiheit gegeben, selbst dafür wörtlich einzustehen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, die haben da gar nichts verändern wollen, weil ich bin klug, ich habe das irgendwo gelesen. Nein, es stimmt halt nicht. So. Selbst die Leute, die darüber schreiben und das abfeiern, schreiben das so. Also es ist, ich frage mich, wo diese ganzen Missinformationen ständig herkommen. Herbert Marcuse, The New Left in the 1960s, das ist ein Buch, habe ich auf meinem Twitter verlinkt. In dem Buch geht's ellenlang darum, dass man direkt für das Überhaufenwerfen der Gesellschaft eintritt. So. Und der Typ, der es geschrieben hat, Douglas Kellner und Herbert Marcuse, so. Douglas Kellner ist ein postmoderner Theoretiker, der auch über Öko, über den Haufen werfen der Gesellschaft schreibt. Also wo er dafür einsteht, dass man aus ökologischen Gründen die Gesellschaft über den Haufen wirft. Marcuse wollte sie aus der Entfremdung der Arbeit über den Haufen werfen. Und dann so Leute schreiben dann darüber Bücher und dann sitzt man da und sagt, da war nichts, das war Gerüchte. Die 68er hat es so gar nicht gegeben. Die 68er sind kein Produkt der Frankfurter Schule, aber sie sind ein Teil der Stimme der 68er. Ja, genau, und ja, ich mache noch was weiter. Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, wie der Zivilisationsgedanke und der Aufklärungsgedanke pervertieren kann, dass zum Beispiel so etwas herauskommt wie der Faschismus in Deutschland. Das war, und das waren keine Zivilisationsgegner, wie er das irgendwie darstellt, und keine Gegner des Westens. Und dann im nächsten Absatz. Sorry, keine Gegner des Westens. Menschen, die für Sozialismus Werbung machen, sind Gegner des Westens. Punkt. Da gibt es kein Aber. Du bist Sozialist, du bist ein Feind des Westens. Ja, und ich meine, Die haben nur gezeigt, wie das kann, ja. Und die haben das gezeigt und heutzutage hast du halt Leute an den Schulen, die lesen das und denken sich dann so, oh weia, das ist ja alles total gefährlich, so mit den ganzen, mit der ganzen Freiheit und so. Das ist ja gerade das Ding. Ja. Und dann verhalten die sich halt so, wie die sich verhalten. Also ich sehe da auf jeden Fall auch einen Zusammenhang. Das mag ja sein, dass sie das nicht, dass sie das irgendwie sich gedacht haben, dass man da irgendwie differenziert oder so oder da selber auch irgendwie gedacht haben, dass man das irgendwie auseinander trennen kann. Ich weiß es nicht, wenn in deren Köpfen nicht zu Hause. Aber ja, im Endeffekt kann ich es aber verstehen, dass die Leute halt darüber dann so ein Ding entwickeln. Ich meine, wir haben ja auch oft genug diese Leute, die halt über Gamergate geschrieben haben und so und irgendwelche Sachen mit Frankfurter Schule da in Amerika studieren oder so. Und das ist ja kein Zufall, dass diese Leute dann irgendwie meinen, dass diese ganzen Sachen, Sexismus-Kram und so, ja, halt wirklich bekämpft werden müssen, weil das alles total schädlich ist und nicht einfach nur, ja, einfach nur was, was man sich anhören kann und sich dann sein Urteil fällen kann und sich dann entscheiden kann, ob man da Interesse dran hat oder halt eben nicht, ne? Also, weil... Was noch wichtig ist zu sagen, natürlich haben orthodoxe Marxisten ein Problem mit Freudomarxisten und Freudomarxisten Probleme mit Menschen von der kritischen Theorie und Leute von der kritischen Theorie Probleme mit Postmodernisten und Postmodernisten ein Problem mit von Leuten, die der Intersektionalität anheimsen, weil es ganz verschiedene Konzepte sind, die aber, wenn du ohne die Linse Unterdrücker, Unterdrückte draufschaust, alle sehr ähnlich sind, innerhalb dieser Denkschulen aber starke Unterschiede herrschen. Du dann aber Studenten hast, denen du diese verschiedenen Konzepte zum Futter gibst, die dann halt anfangen irgendwie, ich weiß nicht, ein Lobeslied darauf zu singen, wie furchtbar der Westen ist und warum der Westen an allem Schlechten auf der Erde schuld ist und warum man Sozialismus braucht. Und da ist ja der Herr selber hier... Ein relativ gutes Beispiel. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich mir sein Channel auf YouTube angeschaut. Und das erste Video, was ich aufgemacht habe, war Frauen und Schulen feindlich Till Schweigers Klassentreffen, Kritik und Analyse. Und in dem kommt er an und tut von Herbert Marcuse Triebstruktur und Gesellschaft zitieren. Und mag vielleicht in dem Kontext passen, weiß ich nicht. Das Ding ist aber so, er stellt sich hier hin und sagt, das hat nichts, nein, das soll nur, wir wollten die Aufklärung besser machen. Und Marcuse hat für Sozialismus geworben. So. Und Adorno meinte, dass das alles totalitär ist und dass da die Massenmedien generell dafür da sind, den Faschismus so vorzubereiten. So. Und ja, mit Massenmedien habe ich auch mein Problem, aber der Westen befindet sich nicht im Faschismus, nur weil man Marx gelesen hat und Sozialismus geil findet, nicht rübergegangen ist und versucht hat, dort mitzuarbeiten und nur hier rumgesessen ist als Frankfurter Schule und sich gesagt hat, ja, das war alles Freiheit und so, aber nee, ich will gerne, dass wir Sozialismus haben, so. Das Leben von anderen Menschen bestimmen. Und aber, ja, Aufklärung. Nicht den Menschen selber was beibringen, um selber was zu verstehen, sondern Aufklärung ist schlecht. Ja. Von der Axt zur Megatonnenbombe, da gibt's eine Verbindung, aber es gibt nichts Positives am Essen. Läuft. Sagt er aber, da gab es noch einen anderen großen Einfluss, das war Jacques Derrida in Frankreich und der wird auch als Marxist hergestellt. Also meine postmodernen Freunde werden sich jetzt gerade kaputt lachen, dass ich jetzt gerade Jacques Derrida verteidigen muss, weil ich wirklich kein Fan von Jacques Derrida ist. Aber eines kann ich sagen, er war kein, er war wirklich kein Marxist. Er hat nur später noch im Alter ein Buch geschrieben, das heißt Marx-Gespenster, wo er aber sich nur ein paar Brocken aus Marx' Werk rausnimmt, um mit seiner dekonstruktivistischen Analyse daran... Ein paar Brocken. Das Ding ist, die postmoderne Schule, wenn ihr die lest, ist eigentlich egal, wo ihr einsteigt. Ich würde persönlich empfehlen von Douglas Kellner, Postmodern Theory Critical Interrogations. Das ist relativ interessant, aber generell, wenn ihr auch die Hauptliteratur lest, jedes Mal ist es irgendwie dasselbe, dass irgendwie der Autor, als er jünger war, war er in der linken Szene aktiv und das dürfen sie ja auch sein und so. Aber jetzt sagt mir mal, wenn Martin Sellner ankündigen würde, dass er die IB verlässt und dann anfängt, eine Philosophie aufzuschreiben und zum Beispiel sagt er das ja für die Gerechtigkeit, nachdem er einen wirren, abstrusen Text verfasst, der einschlägt wie eine Bombe. Würden sich dann die Medien hinstellen und Leute wie er und sagen, das hat ja nichts miteinander zu tun. So, auf jeden Fall nicht. eBay und da, weißt du. Und ich will den postmodernen Philosophen auch nicht vorwerfen, dass nur weil sie mal vorher was anderes gedacht haben, dass es auf immer mit einem Stempel auf sie eingedrückt werden muss. Mein Problem ist aber, wenn du von Douglas Kellner die Zusammenfassung verschiedener postmoderner Theoretiker liest, die Postmodern Theory Critical Interrogations, wirst du feststellen, dass sich das liest wie ein intellektueller Nervenzusammenbruch von Menschen, die langsam angefangen haben zu verstehen, dass der Sozialismus bisher noch nie funktioniert hat und er jedes Mal darin geendet hat, dass Gulags aufgebaut worden sind. Es liest sich wie jemand, der theoretisch sozusagen sich in der Theorie verfangen hat, im Theoretischen, und die Welt mit seiner Linse nicht mehr erklären kann. Es liest sich wie jemand, der wortwörtlich einen intellektuellen Nervenzusammenbruch hat. Und ja, in meinen Augen kommt es davon, dass man zu lange mit derselben Marx-Linse auf die Welt geguckt hat, die ein Subset ist von der Unterdrücker- und Unterdrückten-Linse. Aber ich, was weiß ich schon, ich bin strohdumm und dumm wie ein Esel und doppelt so hässlich. Ranzugehen. Und dass man das jetzt verbindet, Marxismus, Frankfurter Schule und postmoderne Theorie, und das hätte dazu geführt, dass wir heute diese Political Correctness haben, die zum Teil dogmatisch aufhört. Das ist einfach Blödsinn. Und ich frage mich, ob dieser Mann das gar nicht rezipiert hat, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil dafür scheint er mir auch wiederum zu intelligent, oder ob das nicht eigentlich an die Grenze geht, wo man das als Demagogie hinstellen kann. Weil er geht dann wirklich weiter, er bringt dann Derrida, und im selben Absatz sagt er dann, ja, und zu der Zeit, als Derrida dann in Frankreich gelehrt hat, da haben ja auch Leute, die dann mit Pol Pot den Steinzeitkommunismus ausgerufen haben, haben dann in Frankreich studiert und sind dann zurück. Da muss man sagen, der Steinzeitkommunismus von Pol Pot hat auch überhaupt nichts mit Marx zu tun, weil Marx ja zum Beispiel ein ganz großer Fortschrittsfreund war. Ja, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn ein Mensch sich hinsetzt hier und sich klug darstellen möchte, Lacan zitiert, in seinen Videos von Marcuse redet und auch Simone Beauvoir empfiehlt. Er nennt Ender's Game, nennt er Multikulti Napola, also das Führers Elite. Und er setzt sich hier hin und sagt, der Steinzeitkommunismus, der hat nichts mit Marx zu tun. Ja. Die Leute inspiriert, brechen dann auf in die Welt, um eine Utopie zu erschaffen. Und Marx hat gar nicht geschrieben, nach 12 Millionen Toten ist es erreicht, dass wir im Frieden leben. Und deswegen Schachmatt. Marx hat nie gefordert, Gulags zu bauen. Ja, natürlich hat er das nicht gefordert. Aber jedes Mal, wenn die Leute seine Theorie lesen und versuchen, sie in die Praxis umzusetzen, geht es mächtig, mächtig schief. Und da würde ich mich mal vielleicht darum kümmern, einen Realitätscheck zu machen, ob ich vielleicht einfach nur Strasserismus verteidige auf der linken Seite und ich das vielleicht lassen sollte, weil es peinlich ist intellektuell. Aber wer weiß das schon? So. Ja, also das ist halt auch das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, auch mit den Sachen, die wir jetzt übersprungen haben, mit diesem Gerede von was irgendwie da festgestellt wird in der Natur und dass man ja das irgendwie hinterfragen muss, weil das muss sich ja alles ändern und so. Und das ist halt auch irgendwo das Ding dann wiederum, ne, wenn man halt probiert sozusagen, wenn man halt so rangeht und sagt so, ja, die Leute, so wie die jetzt sind, die könnten ja auch ganz anders sein. Und da das ja irgendwie problematisch ist, wie die Leute ja im Moment sind, was ja auch so ist, also ich meine, es gibt ja irgendwelche Ungleichheiten und so. Und es gibt ja Leute, die quasi am unteren Ende sind, müsste man da jetzt irgendwie dann halt was dran ändern. Und das ist, glaube ich, auch das, der Knackpunkt und auch das, was Jordan Peterson halt aufgefallen ist, was er halt weiß von seinem Anschauen von diesen autoritären Systemen halt mit, beschäftigt sich ja nicht nur mit Marxismus, er beschäftigt sich ja auch mit Nationalsozialismus. Jetzt mal dieses Ganze mit dem Christentum-Kram irgendwie da raus genommen, wo Jordan Peterson meines Erachtens nach halt auch vollkommen im Humbug redet. Aber so vom Psychologischen her ist das, glaube ich, halt eben das Problem dabei. Ne? Also du hast quasi auf der einen Seite einen rechten Diskurs, der irgendwie ist so, ja, alles ist irgendwie Macht und das ist gut so sozusagen, ne? Wer Macht hat, hat Recht. Und du hast auf der linken Seite den gleichen Diskurs, aber halt eben, das heißt dann, wer Macht hat, hat Unrecht. Ja, also Und das mit dem hat so lange Unrecht, bis wir dann irgendwann die Macht haben und den neuen Menschen anbauen. Und das mit dem neuen Menschen, ja, der Marcuse, der hat halt auch von einem neuen Menschen gefaselt. So. Und ich, ja, meine Güte, ist Theoretiker, alle dürfen faseln, was sie wollen, aber es ist halt irgendwie so, du liest Marx und liest ein bisschen Freud und dann guckst du dir die Gesellschaft an, nennst ein freies Land, totalitär und redest davon, dass man neue Menschen erschaffen soll. Keine Ahnung, Nietzsche, die Menschen, die wir gerade haben, klasse, so. Ja, nicht perfekt, aber klasse, so. Nietzsche hat davon natürlich auch gesprochen und das ist ja auch so ein Ding, was sie da haben mit dem heroisch sein und dann heißt es, räum dein Zimmer auf und so. Aber was sie halt gar nicht zur Sprache bringen, ist dieser Aspekt von Jordan Peterson, dass er halt sagt, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber in den vielen Talks sagt er ja auch immer wieder, dass man halt Verantwortung übernehmen soll. Das ist ja quasi so sein Hauptanspruch. Sein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. An die Männer jetzt auch gerade gerichtet, ne? Dass sie ja Verantwortung übernehmen sollen. Und wird er jetzt quasi ausgespart, weil das ist ja im Prinzip sowas, Selbstermächtigung quasi, ne, was wir beim feministischen Ding immer haben. Und das ist halt auch was, was mir in diesem Talk richtig aufgefallen ist. Da wird ja auch viel über dieses Männlichkeitsbild, Frauenbild, was ist irgendwie Feminismus geredet. Also zu Anfang gibt es dann wieder so diesen Halbfreispruch für den Feminismus, den man dann ja dann immer noch irgendwie einfügen muss, so nach dem Motto, ja, es ist ja nicht alles so verrückt, wobei ich halt sagen muss, naja, also im Endeffekt, wenn man jetzt die ganzen Sachen rausnimmt, die nicht so verrückt sind, dann hast du halt im Feminismus immer noch eine Strömung, die quasi sagt, so, wir gucken uns nur die Frauen an. Und dann gucken wir uns an, was die irgendwie vielleicht haben wollen oder nicht haben oder so. Oder was vielleicht gut für die wäre und so. Und das ist dann das, wo wir uns dann dran ausrichten. Und das ist halt auch nicht genug. Also selbst wenn man die kreischenden Leute da rausnimmt und die Männerhasser meinetwegen, finde ich übrigens auch lustig, dass in diesem Talk fährt halt, ich glaube, also mindestens einmal das Wort Misogynie, also halt Frauenhass, aber umgekehrt gibt es das halt nicht. Also zumindest nicht in diesem Talk findet das nicht statt. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, also der in einem gerade bei Twitter halt jeden Tag da irgendwie über den Weg läuft bei den Feministen, und das ist auch nichts, was mit der dritten Welle jetzt irgendwie neu geworden ist, sondern das war ja bei den 60er, 70er Jahre Feministen mit hier der Dworkin und so, die waren ja auch richtig heftige Männerhasser. Also der Herr zu Linken sagt zwar auch an einer Stelle, dass es halt diesen Unterschied gibt zwischen den Feministen, die quasi den biologisch Mann-Frau sozusagen sehen, ne, halt eher die Älteren, und den Feministen, die diesen, also den Gender-Feministen, die halt eben sagen, dass das eigentlich alles quasi gar nicht zu bestimmen ist, sondern sozusagen das Geschlecht dann komplett fluide ist. Aber auf der anderen Seite, was ihm halt nicht auffällt, ist die Tatsache, dass immer noch Feminismus draufsteht, ne? Also steht immer noch Frauen drauf. Und ja, das bringt solche Leute irgendwie dann nicht mal ins Grübeln, ob nicht vielleicht dieses ganze Gender-Ding. Dabei denkt doch zumindest der eine relativ kritisch, das sollte es ihm doch auffallen, weil ja kritisch und kritisch mit Anführungszeichen ist ja beides dasselbe, weißt du? Ja, da kommt auch jetzt, glaube ich, noch gleich noch was zu. Weil er hoffte, dass sich dadurch der Kapitalismus erledigen könnte. Also das ist einfach zusammengestrickt und irgendwas draus gebaut, dass ich sagen muss, dass, ich weiß nicht, wie man auf der einen Seite, wenn man wissenschaftliche Dinge aus der Biologie oder so rezipiert, so gründlich sein kann, und dann macht man das hier auf zwei Seiten und bringt einfach alles durcheinander, was gar nicht sein müsste, sondern er müsste eigentlich mal auseinanderlegen. Und ich glaube, das ist das große Problem, das kann er nicht auseinanderlegen. Denn meine These ist, ja, diese Argumente, das System abschaffen in der Biologie. Ist man es gewohnt, dass man die Theorie umsetzen kann, damit akkurat Realität voraussehen kann. Das kann man mit Marx, kann man das auch, mit der kritischen Theorie kann man das auch. Es endet jedes Mal in Gulag, nur du willst es nicht wahrhaben. Gulag, dafür tust du argumentieren. Konzentrationslager, das möchtest du nicht wahrhaben. Lest mal irgendwas von André Glücksmann, französischer Philosoph. Die anderen kennst du ja, den Derrida, aber lest mal Glücksmann. So. Über die Verbindung zwischen Marxismus und Konzentrationslager. Das wäre mal echt schön. Also, anstatt hier so, oh, das war aber unwissenschaftlich. Ja, ja, Konzentrationslager-Advokat. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht gleich ein bisschen zu hart ist, aber auf jeden Fall, ja, wir haben ja schon genug eigentlich dazu gesagt, zu diesem, weil das ist uns schon häufiger begegnet, auch in unseren Kommentaren natürlich und so, Dieses Ding, dass man das ja nicht in einen Topf schmeißen würde und so, aber da hast du ja gerade schon reichlich zu ausgeführt. Natürlich ist es zu hart, aber sorry, er argumentiert dafür, dass der Kapitalismus überwunden werden soll. Und er macht das schön mit Zitaten, wo er diese Intellektuellen zitiert. Und ja, es gibt halt Intellektuelle, die sagen, oh, da ist ein Gulag drin. So. Und die Geschichte zeigt uns das auch. Und ich habe Familienangehörige in China. So, ich kenne irgendwie so diese Systeme. Und wenn man dann sagt, so, das ist aber böse, oder warum hältst du das denen so vor? So, ja, ich weiß, ich habe halt so ein paar Geschichten, die ich halt gehört habe. So, ich, ja, so, Konzentrationslager halt. So. Alles nicht so schön. So. Dieser Streit, Peterson und seine Anhänger und die Gegner, das ist, in meinen Augen sind das die zwei Seiten einer Medaille, nämlich beide Seiten eigentlich ignorieren die ökonomische Grundlage von allem. Wenn wir uns ein bisschen an den Hillary-Clinton-Wahlkampf erinnern, war eigentlich ihre Aussage: Kommt zu mir, ihr Transgender-Leute, ihr Schwulen, ihr Schwarzen, ihr könnt alle zu mir kommen, aber wir dürfen den ökonomischen Status quo nicht antasten. Das hat Bernie Sanders gewollt. Ja? Und ist sozusagen das liberale, Was meinst du, politisch kannst du korrekte mal erklären, was du mit Versprechen. dem ökonomischen Status meinst? Der ökonomische Status ist, dass der Kapitalismus selbst eine Ungleichheit produziert und die schlägt sich dann eben auch darin Ja. wieder, dass es zum Beispiel Rassismus gibt, dass es Sexismus gibt, dass es Antifeminismus gibt. Lange Zeit hat er. Und das ist die Wow. Schuld vom Kapitalismus alles. Ja. Und Sexismus und Rassismus geht. wenn wir nur den Kapitalismus weg hätten, dann würde es auch keinen Rassismus geben. Und derselbe Typ sagt aber ja, Intersektionalität und Marxismus, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Ja, total aus der Luft gegriffen. Ich finde es klasse. So. Ja, ich meine, das ist halt das Ding. Es macht Unterschiede, ja, aber das ist halt die Frage, ob diese Unterschiede halt wirklich so unhinnehmbar sind. Ne? Ich meine, wir haben ja auch ständig diese Statistiken von Leuten, die aus der Armut aufsteigen, aus der kompletten Armut jetzt auf jeden Fall. Und das ist halt eben auch so die Frage, ob es nicht auch irgendwo, ja, dieses mit den Chancen, das ist halt das Ding, ne? Viele Leute sagen dann so, naja, das ist alles, gibt's eigentlich gar nicht so, diese Chancen irgendwie, obwohl wir ja eigentlich ein System haben, wo die Stimme von einem Hartz-IV-Empfänger bei der Bundestagswahl ist halt eine und die Stimme von irgendwie einem Erben von irgendeinem multinationalen Konzern ist halt auch nur eine. Ne? Und ob das dann nicht irgendwie schon das beste und vernünftigste System irgendwie ist, weil im Endeffekt, wir stellen uns ja nicht hin und sagen so, ja, jeder soll irgendwie sterben gehen, der nicht ganz oben ist oder so. Das Ding ist, wenn ich das höre mit dem Erben, also eine Firma zu erben und die weiterzuleiten, ist eine ziemliche harte Arbeit, das hinzubekommen, das zu übernehmen, die Verantwortung zu haben, das menschlich als Chef richtig hinzubekommen. Und in der Regel, wenn es kein großes Unternehmen ist, du wirst Nächte haben, wo du aufwachst, schweißgebadet, weil du weißt, wie tiefrot der Kontostand ist und du musst Gehälter überweisen. Wenn es dann eine größere Firma ist, die ja noch mehr Wettbewerb, noch mehr Druck ausgesetzt ist, würde ich sagen, also die Firma wirst du dann wahrscheinlich nicht erben, sondern da wird ein anderer CEO schon drinne sein. Und du wirst wahrscheinlich ein Aktienportfolio oder sowas erben. Bitte macht es, meldet euch bei einer Aktienhandelsgesellschaft, bei einer Aktienbörse an, bei einer CFD, Tradingbörse an, meldet euch an, macht einen Demo-Account, da kriegt ihr 20.000 Euro kostenlos in einem Demo-Account, da könnt ihr auf die Aktienkurse wenden, könnt ihr Firmen kaufen, könnt ihr Kram machen, der auf der Realität basiert, was kein Model ist, kein Videospiel, sondern was der Realität entspricht. Und da würde ich einfach mal die Leute darum beten, einfach mal mit den 20.000 Euro, die man da am Anfang bekommt, kommt mal über 100.000 Euro und sagt mir, wie oft ihr vorher diese 20.000 verloren habt. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ihr Geld ererbt, wenn ihr jetzt ein Haus habt oder so Miete, okay, gut, aber eine größere Geldsumme, die auch einfach nur zu behalten und nicht zu verlieren, ist wesentlich schwieriger, wie man denkt. Deswegen weiß ich nicht, ob das System so, wie es jetzt ist, tatsächlich so ungerecht sein soll, weil wir haben regelmäßig Leute, die auch aus dem Milliardärsrang wieder runterkommen. Wir haben eigentlich eine relativ durchlässige Ge Gesellschaft. Das Interessante ist nur, dass wir in Europa wesentlich mehr tun, um die Durchlässigkeit zu stärken, Was aber im Endeffekt dazu führt, dass man in den USA eine höhere Mobilität nach oben und nach unten hat, die aber in Europa nicht so stark gegeben ist, weil man sehr viel umverteilt. Und darüber könnte man mal nachdenken, dass sozusagen in dem Land, was immer gescholten wird, was zu kapitalistisch ist, dass dort die Durchlässigkeit der sozialen Schichten am stärksten ist. Und ist warum das wohl... Noch so das ist wirklich so. Und das Ding ist, ich meine das nicht böse. Ich habe früher mich sehr lange sehr schwer damit getan, diese Informationen mir selber zusammenzusuchen. Das Ding ist aber... Ökonomie ist nicht unbedingt einfach, aber man sollte versuchen, sie zu verstehen, weil sehr viele Dinge einfacher fallen in Sachen Realität akkurat einschätzen, wenn man denn die Ökonomie dahinter versteht. Es nervt, ich muss mal ein paar Bücher lesen, aber das würde ich auch diesem Herrn hier empfehlen, weil es ist nicht alles so ungerecht. Man schaut nur mit einem nicht mathematischen, nicht ökonomisch Blick auf die Gesellschaft und blendet halt bestimmte Statistiken aus, die nicht ins Narrativ passen. Und das wäre die soziale Durchlässigkeit in den bösen, super turbokapitalistischen USA. Ja. Der Kapitalismus, das Patriarchat gebraucht, um zu funktionieren. Die Kernfamilie, die Frauen bleiben zu Hause, die Männer gehen arbeiten, das war eine kapitalistische Funktion. Jetzt aber hat sich der Kapitalismus eben auch sehr stark gewandelt durch diesen Modernisierungsschub. Schumpeter, einer der wenigen... Ja, da würde ich ihm auch nicht so unbedingt recht geben, weil ich glaube halt eben... dass diese Sache, ja, die Frauen bleiben zu Hause. Also man darf ja auch nicht vernachlässigen, dass eine lange Zeit, das fängt ja immer so in den 50er Jahren irgendwie an, wo die Leute dann da reingucken und sich irgendwie so sagen, also die Frauen bleiben zu Hause. Das war natürlich auch Nachkriegszeit, ne, im Westen jetzt gerade. Und das ist sowieso halt eine Momentaufnahme, die sich so nicht mehr wiederholen lässt. Also, ja. Wie war das noch? Kinder, Kirche, Küche, die 3 Ks des Jordan Petersons für die Frauen, so wird's dargestellt. Der möchte, dass die Frauen in den KKK-Club eintreten. Der Liberalen, der Marx wirklich verstanden hat, wusste, dass der Kapitalismus die permanente Revolution ist und deswegen natürlich auch so etwas wie das Patriarchat angreifen kann und zunichte machen kann, wenn der Kapitalismus lernt, anders Kapital zu akkumulieren. Das heißt, die liberalen Theoretiker, die Neoliberalen, Milton Friedman, Gary S. Becker oder Friedrich August von Hayek, das waren welche, die haben in gewisser Weise das kommunistische Manifest verstanden, das ja sagte, im Kapitalismus verdampft alles Stehende und Ständische. Das heißt, der Kapitalismus selbst kann auch das Patriarchat zerstören, weil der immer Dynamik braucht. Der braucht nicht zurück zur Kernfamilie. Überleg mal, wenn heute alle zur Kernfamilie zurückgehen, würde der Kapitalismus geradezu zusammenbrechen. Was nicht heißt, wir müssen dahin zurück, sondern wir müssen schauen, wo sozusagen der Kapitalismus selber progressiv ist. Und weil der hat sich auch gewandert. Genau. Der Kapitalismus ist ja auch letztendlich, was du gerade angesprochen hast, mit dem Patriarchat. Und der ja, und ich glaube, das ist gar nicht so, dass sich die Leute das alles so... ich glaube, das ist einfach, weil man sich von diesen Zwängen halt immer mehr befreit. Und dann ist halt eben die Möglichkeit gegeben... Also es ist halt nicht mehr notwendig, diese strikte Arbeitsteilung zu machen in den Gesellschaften, ja, in denen wir heute leben. Und die war früher aber notwendig, ja, von der technologischen Entwicklung her. So als Frau, du hast keine sanitären Einrichtungen nirgendwo, du hast keine richtigen, ordentlichen Verhütungsmittel, du warst an den Herd gekettet, also ein Stück weit geknechtet. Und auch wenn du arbeiten musstest, wenn es Geld nicht gereicht hat, dann ist das Kind verhungert oder du warst arbeiten, aber richtig um die Kinder kümmern konntest du dich auch nicht. Das war eine verdammt harte Zeit und bei Männern war es auch nicht einfach. Manchmal heißt es ja auch, ja guck mal, Frauen haben sogar früher Kohle geschippt in den Minen. Und dann, ja, es war halt damals leichte Arbeit, Kohle schippen mit einer Schaufel. In meinen Augen ist das, was die hier als Patriarchat verkaufen, so eine rückwirkende Erzählung wie eine Reptilienverschwörung in der Vergangenheit. Weil ich will nicht sagen, dass es die Frauen nicht hier und da auch schlecht hatten. Allerdings war dieser Druck, diese Härte, die wir in den alten Erzählungen, in der Antike, im Mittelalter überall mitbekommen, dieser Druck kam davon, dass man die Natur nicht stark genug gebändigt hatte und nicht unbedingt davon, dass der Mann angefangen hat, die Frau in die Küche einzusperren am Anfang der Zivilisation, als wir sässig geworden sind. Also, nein. Auch der Rolle der Frau im Kapitalismus hat sich auch spätestens in den 60er Jahren durch die Einführung der Pille massiv geändert, zum Beispiel. Das heißt, der Kapitalismus an sich ist ja auch kein starres Gebilde, wo man einfach sagen kann, der war 1960 genauso wie er 2018 ist oder so, sondern das ist ja auch ein Organismus. Genau, und Clinton ist eine Vertreterin des modernen Kapitalismus, der natürlich Interesse daran hat, auch Minderheiten zum Beispiel zu inkludieren. Aber der Kapitalismus hat an einem kein Interesse, dass Gleichheit herrscht. Weil Gleichheit ist nicht, ist eben kein kapitalistisches Prinzip. Und deswegen ist dieses Plädoyer für Hierarchie und für einen harten Individualismus, den er ja auch von Frauen anfordert, ist ja nicht so, dass Gleichheit, Kapitalismus, gleiche Rechte für alle, aber wir sind nicht gleich. Die einzelnen Menschen sind unterschiedlich, die Geschlechter sind unterschiedlich, alle sind unterschiedlich. Niemand ist gleich, Gleichheit ist furchtbar, es ist keine Utopie. Es ist eine Hölle auf Erden, wenn du schlecht zu machen. Und ja, also es klingt auf jeden Fall halt eben so, als könnte man sich darüber unterhalten, da irgendwas dran zu ändern, aber das ist meistens dann nicht der Fall. Also da kann man so viel drüber nachdenken, wie man möchte. Der einzige Weg, da halt was dran zu ändern, ist, wenn man die Leute zwingt. Ja, Zwang, das ist das Einzige, was du machst. Was machst du denn mit dem, der geboren worden ist, ein IQ von 140 hat? Der kann sich jeden Beruf raussuchen, in den er relativ easy reinkommt, weil es kein Problem ist für ihn, den Stoff zu verstehen, den er an der Universität lernen müsste. Nimmt man den dann, macht eine Lobotomie oder was? Was macht man mit den zu schönen Menschen? Tut man denen ein bisschen Säure ins Gesicht ätzen? Was macht man mit den zu großen Menschen? Tut man denen, ich weiß, die müssen die gebückt laufen, so. Müssen die einen kleinen Menschen auf den Rücken tragen, damit es ausgeglichen ist. So, wie machen wir die Gesellschaft gleich? Und das nächste Ding ist ja der Kapitalismus. Du möchtest etwas herstellen, du möchtest etwas verkaufen. Deswegen strengst du dich an, in irgendeinem Trade, in einer Arbeit besser zu werden wie andere, damit andere einen Wert da drin sehen. Jemand tut dann 10 Jahre lang sich dran üben, Schuhe herzustellen oder 10 Jahre dran üben, Bücher zu schreiben, was er auch macht, und dann hat er ein Produkt, was er verkaufen kann, und dann mögen das die Menschen, aber er ist damit nicht mehr gleich mit allen anderen Menschen. Du bist nicht morgens Kritiker, mittags Fischer und abends Fabrikarbeiter. Das ist eine Utopie und eine Fantasie. Dass er irgendwie Frauen sagt, die sollen nichts machen, sondern die sollen ja auch hart individualistisch sein. Das ist etwas, was Petersen hier vertritt, was absolut sich mit der kapitalistischen Logik deckt. Und ich glaube, er wird deshalb so angegriffen von der anderen Seite, weil die auch leider diese ökonomische Komponente sehr stark ausklammert. Man kann sagen auch, dass viele dieser linken Strömungen die Arbeiterklasse vollkommen vergessen haben und sich eben auf diese Identitätspolitik konzentriert haben. Und bei das stimmt, ja. Nein. Das Ding ist, die Arbeiterklasse vergessen haben. Die Arbeiterklasse spannt die Linke nur deswegen ein, weil sie selber an die Macht kommen wollen. Sie haben jetzt einen anderen Weg gefunden, wie man die Leute, die an der Macht ist, besser mit Scheiße bewerfen kann, nämlich mit Intersektionalität. Und jetzt tun sie auf dem Schuldgefühl, die Menschen haben, weil es in der Geschichte auch sehr negative Kapitel gibt, auf diesem Schuldgefühl reiten sie jetzt in die Macht in der Politik sozusagen. Das ist das, was die machen. Es ging damals nicht um die Arbeiterklasse und es ging heute nicht um die Arbeiterklasse. Das ist die marxistische Fallacy, wie ich sie so gerne nenne. Okay. Es ging nie um die Arbeiter. Es ging immer nur darum, die zu hassen und auf die zu neiden und auf die ein Ressentiment zu haben, die es etwas besser hinbekommen wie man selber und ein philosophischer König zu werden, der die Menschen unterdrückt mit seiner tollen, tollen, tollen Weisheit. Beide ignorieren quasi die Dynamik, die ökonomische Dynamik, die darunter liegt. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt so etwas, was so unglaublich polarisiert. Es ist eben nicht die, und es sind ja auch gerade diese Äußerungen zum Thema Frauen, zum Thema Minderheiten und alles, die, mit denen er Schlagzeilen macht. Es ist ja nicht irgendwie, dass er deswegen angefeindet wird, weil er für einen neoliberalen Individualismus ist. Ja, und er macht dann Schlagzeilen, weil halt eben die Linse von unseren Journalisten im Moment so ist, dass diese ganzen Geschlechterthemen halt eben alle, also da ist es halt ein Bruch mit der Orthodoxie. Weil ich sag nur, diese NDR-Dokumentation hier, die ich mir letztens angeguckt hatte, der kleine Unterschied, wo die beiden Journalistinnen da original in einem Zeitungskiosk stehen, sich irgendwelche Frauenzeitschriften angucken und dann irgendwie so die Stimme dazu ist, irgendwie so, ja, warum bringen uns diese Zeitungen irgendwie diese Sachen bei? irgendwie sich, dass man sich so verhält oder so. Weil so sehen die das halt, dass das alles irgendwie Erziehung ist und von außen und nicht, dass die Zeitschriften das Resultat sind von den Präferenzen, die Leute halt eben haben in vielen Fällen und deswegen sich das halt eben lohnt, solche Zeitungen rauszugeben. Das nächste Ding ist, er hat Neoliberalismus gesagt. So, das ist ein interessantes Wort. Ich wüsste gerne, wie er es denn definiert, was das denn genau sein soll, weil in der Regel ist es ein negativ konnotierter Begriff, der von Menschen verwendet wird, die sich dem linken Spektrum zuordnen, die jetzt nicht unbedingt einschätzen können, was freier Markt ist, was konservative Politik ist und da irgendwie so eine Mischung draus machen. So. Weil es gibt verschiedene Strömungen innerhalb des Neoliberalismus und der Neoliberalismus ist eigentlich noch ein Stück weit mit Keynes gepaart und die Einflüsse innerhalb dieser Denkschule, die eher auf Keynes anspringen, das ist eher ein linkes Prinzip. Sozusagen dieses, wir bailen Banken aus. Ja, das ist eher so Keynes-mäßig, so. Ein echter freier Markt wäre das nicht. Aber die meinen, dass Neoliberalismus absolut freier Markt ist. Ja, Banken raushauen hat gar nichts mit freiem Markt zu tun. Und diesen Widerspruch, den hätte ich gern mal aufgelöst von einem von diesem intellektuellen Menschen. Also, wie gut, das Kapitel denn zusammenkommt. Ich habe mich auch gefragt, wohin er da will, weil das alles wirklich sehr konfus ist und er redet auch immer von postmodern Marxist, ja. Was ja im Grunde ein Widerspruch in sich ist. Ja. Ich glaube, er braucht einfach ein Feindbild. Er braucht einfach konkret Leute, denen er die Schuld zuschieben kann. Ja. Ich verstehe es, warum er es sagt. Ich nenne es aber lieber Kulturmarxismus. Ja, ich verstehe es auch. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach nur ein Feindbild ist. Ich meine, genauso gut könnte man zu den ganzen liberalen Sachen, also wie mit dem Neoliberalismus, was du gesagt hast, kannst du auch sagen, so ja, das ist ja einfach nur ein Feindbild, was die Leute haben. Ja, also finden das dasselbe, ja, könntest du auch über die IB sagen, so ja, da die Mitte, die braucht einfach nur ein Feindbild, so. Weißt du, also das kannst du über alles sagen, so, aber die Grüppchen alle, die gibt's halt schon so ein bisschen, so. Und die Labels ist dann halt so die Frage, so, protestiert man dann, nimmt man das Label, was sozusagen in Anführungszeichen der Feind einem gibt, wie zum Beispiel neoliberal, nimmt man es an, nimmt man es nicht an, so, das ist dann immer eine große Frage, aber sozusagen, ja, so, die Neomarxisten, dass es die gibt, die Postmodernen, das steht außer Frage. Da muss man auch einfach nur ihre Bücher lesen und da mal sich das anschauen. So. Also, SJWs sind nicht vom Himmel gefallen. Die waren lange in der Macht. PragerU, das ist so eine etwas zwielichtige Universität, wo er auch ein Video gemacht hat, wo er wirklich eine Ansprache gemacht hat. An den Universitäten sind Dozenten, die verführen ihre Kinder, verführen die Studenten. Er braucht ein ganz klares Feindbild. Und das sind eben diese postmodernen Marxisten, wer auch immer das genau sein soll. Ja, also PragerU, das ist ja keine Universität, das ist halt so ein komischer YouTube-Kanal von in diesem Fall einem ziemlich religiös verblendeten Juden, in diesem Fall mal kein Christ, wo man auch merken kann, dass die halt auch ein bisschen wild unterwegs sein können, natürlich mit den üblichen Sachen, dass es keine globale Erwärmung gibt und diese ganzen Dinge und dass Moral nur aus dem Christentum kommt und solche Videos laufen da natürlich. Es gab auch schon zwei brauchbare Videos auf jeden Fall. Das mit Peterson habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber auf jeden Fall das mit Christina Hoff Sommers, was da erschienen ist, das war auf jeden Fall ziemlich gut, weil sie da ganz knackig eigentlich zusammenfasst, was sie halt so erlebt hat in diesem ganzen feministischen Kram. Und das andere war eigentlich das von dem Dave Rubin. Das fand ich auch ganz, ganz okay. Aber das von Christina Hoff Sommers auf jeden Fall wesentlich besser gewesen. Und was den Peterson dann nochmal angeht, also ich habe jetzt dieses Video halt nicht gesehen, aber ich habe ihn an anderer Stelle halt sagen hören, dass er, oder häufiger schon sagen hören, dass er halt sagt, wir ziehen uns an den Universitäten Leute heran, die halt irgendwie die Gesellschaft umwälzen wollen und so. Revolutionäre halt. Und da kann ich nur sagen, das scheint mir auch so. Also, ohne jetzt in Universitäten zu sein, aber nur mit den Dingen, die da halt teilweise so rauskommen. Und das ist ja auch alles aus unterschiedlichen Blickwinkeln meinetwegen, wie man da irgendwie dann darauf kommen kann, dass das alles furchtbar ist und dass man es umwälzen muss. Und einer von diesen Sachen ist halt eben auch dieses Ding mit der Kulturkritik, ne, und dann irgendwie zu sagen, das führt alles in den Faschismus, in den Totalitarismus und so, ist halt auch einer von diesen Aspekten, wo die Leute sich dann hinstellen und sagen so, ja, dann müssen wir das halt alles jetzt angehen und irgendwie alles ändern und gerade dieses Gender Studies Ding, was ja so nur reine Soziologie ist und irgendwie zu sagen, die Frau ist unterdrückt und die ist dann aber multibel unterdrückt, auch noch, weil sie schwarz ist oder so. Da kommt man ja im Endeffekt dann auch nicht bei irgendwas Positivem an, dass man dann irgendwie sagt so, und deswegen müssen wir jetzt keine Ahnung was tun, man kommt ja nur an auf, und deswegen müssen wir jetzt irgendwie rumschreien und und sagen irgendwie, das ist patriarchalisch, irgendwie, das ist irgendwie die böse Männlichkeit, toxisches irgendwas und das muss alles überwunden werden und geändert werden halt, ne? Also es ist das, jetzt nicht das so, Ding ist, ja, dass nach dieser Kritik jetzt nichts folgt. Da folgt ja was drauf, auf diese Kritik. Und jeder, der irgendwie das meint, das wäre ja nur, dass man die Sachen hinterfragt und das wäre dann das Ende vom Lied irgendwie, dass man dann da irgendwie drüber redet und dann hat man mal drüber geredet. Das mag ja bei manchen Leuten so sein, aber es gibt halt eben auch diese Leute, die dann da zur Aktion aufrufen und das sind nicht wenige und die gibt es auch an Universitäten und es gibt auch genug Professoren, hier wie die Janice Fiammingo, diesmal habe ich mir ihren Namen sogar gemerkt, die halt früher auch das so vertreten hat und selber auch halt eben der Meinung war, dass sie ihren Job da an der Uni quasi dafür benutzen muss, um sowas voranzutreiben. Kannst du dich noch an die Zoe Park erinnern mit ja. Cancel Combert? Mhm. Da ist jetzt ein feministisches Büchle erschienen, also in Gender Studies Kursen wird das Buch verwendet, um neuen Studenten das Fach zu erklären. Und in diesem Buch kommen verschiedene Feministinnen zur Sprache und sie kommt unter anderem auch in dem Buch zur Sprache mit ihrer Aktion von Cancel Colbert. Das heißt, du hast jemanden, der aktivistisch aktiv wird, der versucht, mit einem Online-Mob auf die Medien, auf die Kulturindustrie Einfluss zu erhalten und dann kommt es später in den Journalen und wird dann dort besprochen und so setzt sich dann die Rekrutierung von den Aktivisten weiter fort. Und das nächste Ding ist, diese Linse von der Unterdrückung, was ja diese SJW-Aktivisten, was die oft sagen, dass es so unglaublich anstrengend ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Bei einer Depression bin ich nicht in Ordnung, die Zukunft ist nicht in Ordnung und die Welt ist dunkel. Und diese Linsen, die ihnen beigebracht werden, dass alles rassistisch ist, dass der Westen imperialistisch ist, dass der Rest der Welt arm ist, weil der Westen reich ist, dass alles nur Unterdrückung und Ausbeutung ist, dass eine interne Kolonialisierung stattfindet von der weißen Mehrheitsbevölkerung zu den Minderheiten, dass die Minderheiten unterdrückt sind und dass der wenige Wohlstand der Minderheiten dazu da ist, den Status quo aufrechtzuerhalten, dass man die Minderheiten, die draußen geblieben sind, aus dem Land auch unterdrücken kann. All diese Linsen, die führen letztendlich dazu, dass du ein Weltbild bekommst, was sehr, sehr dunkel ist, was sozusagen jetzt nicht in die Depression führt, aber zumindest einen Teil dieses Dreiklanges, der sozusagen der depressiven Wahrnehmung der Umwelt permanent erfüllt. Das heißt, du musst dich nur noch schlecht fühlen. Und eventuell mal noch drüber nachdenken, dass deine Zukunft nicht so gut aussieht und dann fühlst du dich ziemlich schlecht. So, und das ist das, was die Lloyd beschrieben hat in Schizophrenisierung der Gesellschaft, was ein postmoderner Theoretiker war. Ich sag jetzt nicht, dass die Intersektionalen sich speziell dieses Buch rausgepickt haben und sagen, wir wollten das so umsetzen. Ich denke, dass das eher organisch entstanden ist. Aber sozusagen dieser Prozess der Schizophrenisierung der Gesellschaft, Schizophrenisierung in dem Kontext wird es anders verwendet, wie es medizinisch tatsächlich etwas bedeutet. Aber genau darüber haben auch die Postmodernisten geschrieben oder zumindest ein Teil der Denkschule der Postmodernisten. Und ja, so, das ist auf jeden Fall interessant, hat alles nichts mit nichts zu tun. Das wollte ich noch feststellen. Diesen Kulturmarxismus und all diese Begriffe dann in die Welt bringen, einfach damit er jemanden angreifen kann. Und was ja auch gut funktioniert. Ich glaube, wenn du die Systemkritik außen vor lässt, dann kann er ja nur einzelne Leute angreifen, die diese Leute dann sind, die irgendwie dann Sartre gelesen haben oder was. Leute, die seine Anhänger wahrscheinlich eh nicht lesen. Ja. Und deswegen, glaube ich, konstruiert er ihr das. Aber vieles in dem Buch liest sich so, als ob er irgendwie mal eine Doku über ein Thema gesehen hätte und schreibt dann was. Ja, also zu diesem Begriff von Systemkritik kann man ja eigentlich nur sagen, dass er das schon angreift, weil er hat sich ja auch aktiv gegen dieses Gesetzesvorhaben zu der Bill C-16 dagegen gewandt, was ja was ist, was systemisch dann quasi eingefügt wird. Und darum geht es ja jetzt nicht in diesem Buch und deswegen wird da wahrscheinlich auch nichts in diesem Buch dann darüber drin stehen, aber wenn man das unter Systemkritik versteht, dann macht er ja auch Systemkritik. Also. Ja. Was drüber. Hat mal ein Buch über Gulags gelesen, das macht er dann, hat mal ein Buch über Hummer gelesen und das bringt er dann rein, aber es fehlt irgendwie die Substanz da. Es ist, ja, schwierig. Das große Thema, die Geschlechterbilder, glaube ich, können wir noch ansprechen. Es ist ja so, weil er zieht ja auch viel aus der Mythologie und Mythos und so und hat immer wieder dieses Bild von mythologisch wurden Frauen als Chaos dargestellt und Männer als Ordnung. Und es wird bis zum Ende nicht ganz klar, ob er das einfach jetzt nur wissenschaftlich analysiert, ja, so war das dann, oder ob er sagt, man, das hat ein gewisses Recht dazu. Mhm. Ich finde es einerseits interessant, dass sein Buch An Antidote to Chaos heißt, und er klar Frauen als chaotisch und Chaos repräsentiert darstellt, und er beschreibt auch manche Verhaltensweisen als chaotisch. Also eine ganz besondere Stelle, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass Frauen ja das Chaos repräsentieren, weil Frauen wählen den Mann und der Mann weiß ja nicht, auf welcher Grundlage die Frauen den Mann wählen. Mhm. Das heißt, für den Mann erscheint die Frau als chaotisch und unzurechenbar. Mhm. Und das sind echt Abschnitte, wo ich gedacht habe, wo will er denn jetzt hin? Was soll das denn? Also ich meine, ist das denn andersrum nicht so, dass Frauen die Männer also, nicht verstehen? Weißt du, ich glaube, eine Frau, die chaotisch ist, die du schwer verstehen kannst, auch wenn du dir Mühe gibst, das ist was, was sich kein Mann irgendwie vorstellen kann. Das ist total abwegig. So. Ja, aber ich glaube, also ich störe mich eher an diesem, wie sie darüber hinweggehen, über dieses, ja, die Frau wählt ja den Mann aus. Und dann kommst du plötzlich auf, naja, manche Frauen verstehen ja auch die Männer nicht. Aber im Endeffekt, ja, also ich meine, in den meisten Fällen geht das Spiel halt nun mal so. Ne? Also, und da ist das Problem halt eben höher, weil wenn du dich als Frau nur hinstellen brauchst und darauf warten musst, irgendwie, dass dich einer sucht und findet, ne, wenn du das als Mann aber nicht so machen kannst, dann gibt es da eine ganz andere Perspektive. Und das ist ja auch einer von diesen Gründen, warum dieses Feminismus-Ding halt eben nicht reicht, um irgendwas über Geschlechterdynamiken herauszufinden. Hm. Was natürlich, aber ich glaube, das ist eben so eine typische Das mit dem Chaos, das nächste Ding ist doch auch, dass der Jordan Peterson davon redet, dass die linke Gehirnhälfte oder die rechte, was war's, ist Chaos, die andere ist Ordnung, und dass du die richtige Balance halten musst, weil wenn du zu viel Chaos hast, isst du deine Jungen auf, und wenn du zu viel Ordnung hast, dann ja, dann wirst du autoritär und erstickst sie in deinem Ordnungswahn, und dass die richtige Balance zwischen Chaos und Ordnung, dass das extrem wichtig ist. Also, weißt du, aber ja. Der böse Peterson Argumentation ist, dass er immer statistisch sagt, was ist quasi im Durchschnitt passiert oder was in der Mehrheit passiert. Wenn er sagt, er kategorisiert ja ganz stark. Er sagt ja zum Beispiel auch, weiß ich nicht, dass Männer dominanter sind oder mehr draußen arbeiten wollen oder mehr Ehrgeiz haben, im Beruf weiterzukommen, während Frauen irgendwann spätestens, sagt er, wenn sie Kinder haben, größtenteils eher dazu neigen, beim Kind sein zu wollen, als Wunsch, nicht als Notwendigkeit, weil die gesellschaftlichen Formen oder die staatliche Unterstützung für junge Mütter so scheiße ist, sondern weil das Frauen tatsächlich ein Wunsch sozusagen der Frauen ist. Da könnte man natürlich direkt 10.000 Argumente sagen und sagen, ja Moment, es gibt auch ganz viele Frauen, die wollen lieber Karriere machen. Es gibt Frauen, die sind dominant. Ja, und das spielt alles keine Rolle für diese, weil er hat ja gerade gesagt, dass es um diese Tendenzen halt geht. Und ich meine, jetzt kommen wir dann von den Tendenzen wieder auf die Sonderfälle, und die Sonderfälle, ja, die gibt's natürlich, aber ich meine, die Unterscheidung ist ja an dieser Stelle klar gegeben. Wir reden von den Tendenzen jetzt und von den Präferenzen, und da hatten wir auch letztens dieses Ding, dass die halt eben besonders stark auseinanderdriften in wirtschaftlich erfolgreichen Ländern, wo halt mehr Freiheit herrscht. Ja, das war ja erst vor 2 Wochen oder so, weil dann hatten wir das ja an unserem Sonntagsstream dabei. Und das kann man ja alles beobachten. Das ist ja Empirie. Also, und ja, ich meine, auf der anderen Seite, es wird ja dann daraus auch kein, wir schreiben das jetzt fest, weil die sagen immer so, es wird festgeschrieben oder so, aber John Peterson setzt sich ja nicht für Gesetzesänderungen jetzt ein, die das irgendwie festschreiben, dass sich irgendwie anhand von diesen Präferenzen, anhand von dieser Statistik dann quasi irgendwie dann daraus ergibt, weil die Frauen ja eher dazu tendieren, machen wir jetzt ein Gesetz, was die dann dazu zwingt, dann dahin zu tendieren oder so, weil die das ja eh dann irgendwie wollen nach dieser Gestaltung dann irgendwie. Das passiert ja nicht. Also das wird halt erkannt, und dann dementsprechend gibt es dann halt diese 12 Regeln, die sich dann halt teilweise drauf stützen, auf diese Präferenzen. Und es macht halt Sinn, weil es halt eben häufig passt. Und deswegen macht es Sinn. Und das schließt ja aber trotzdem die Ausnahmen nicht aus. Also da wird, glaube ich, meistens noch so ein bisschen das zu hart genommen irgendwie, diese diese Feststellung halt, das gefällt den Leuten nicht, weil, und das ist auch wieder so ein Ding, was mir, wo ich jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen habe, da merkt man halt eben wieder diese feministische Brille, dass, wenn du jetzt halt eben sagst, so, ja, die Frauen, mit denen, da gibt es ja im Durchschnitt dieses und jenes und das gefällt einem dann aber nicht, dann möchte man da so über die Frauen nicht denken, dann ist es gleich irgendwie schwierig. Da muss man gleich nochmal irgendwie einfügen, dass das ja auch anders sein kann. Wobei dann sich auf der anderen Seite, wenn man Männern irgendwelche Sachen dann unterstellt, da dann eher nicht zu tendiert wird und zu sagen, so, ja, nee, Moment, da müssen wir jetzt aber noch sagen, dass es auch irgendwie anders geht oder so. Nannt. Ich meine, du wirst nicht Bundeskanzlerin, wenn du nicht auch das, diese Fähigkeiten dann hast, die eher Männern nachsagt. Und da sagt aber John Pearson, ja, das... Entdecke die besten Lieferservices in deiner Nähe. Neues der Kapitalismus. Der ja. Kapitalismus kommt. Weil er beruft sich halt immer auf, die Mehrheit ist so. Und ich glaube, das ist auch bei diesem Argument, wenn er sagt, Frauen suchen sich den Mann aus, die in der Regel ist das seiner psychologischen Beobachtung so. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch umgekehrt. Ja, aber sie dann als Chaos zu identifizieren, zu sagen, die Frauen stehen für Chaos, weil sie traditionell den Mann aussuchen. Ja, aber das ist ja eine rein männliche Perspektive. Ich verstehe nicht, was Frauen wollen, also sind Frauen Chaos. Also das, ich verstehe. Das ist eine rein männliche Perspektive. Also, naja. Stehe nicht genau. Ja, aber er sagt ja auch, dass aus dem Chaos erst die Ordnung erwächst. Also ist das Chaos ja mehr oder weniger notwendig für die Ordnung. Ja, das ist so eine Urmutterfantasie. Genau. Das gab es auch bei Bachofen schon immer wieder. Aber im Prinzip kann man Bachofen, nein, ich lasse das weg, dass man das feministisch verwenden kann. Aber ich würde auch sagen, das Problem ist, weißt du, was ich lustig finde? Warum hat der Typ eigentlich nicht sein Maps of Meaning gelesen? Da hat er tatsächlich was Intellektuelles. Warum liest er das Buch von Peterson, was zur Selbsthilfe dient? So, was nicht auf demselben Niveau ist wie Maps of Meaning. Das verstehe ich nicht. Also... Ich komme da echt nicht mit, weil in seinem Maps of Meaning sagt er das in einen seinen Vorlesungen auch gut. Also wenn ich stundenlange Vorlesungen angucke, verstehe ich absolut geschenkt. Aber dass die das mit diesem Chaos und der Ordnung nicht hinbekommen, dass es da um einen Dualismus gibt, um heiliges Tao, also ums Tao, also so, das ist ein religiöses Symbol, was weit verbreitet ist, wo ich auch Leute, also so ein bisschen Oberfläche kratzen tut er gerade schon, aber richtig hart, also so, ich war. Wenn ich sage, ich meine, Weiblichkeit. Ying und Yang, weißt du? Ying und Yang, also. Assoziiere ich mit Chaos. Dann tut er so, als sei das eine Konstante, die immer so war. Und da würde ich sagen, das ist vollkommener Nonsens. Er greift sich ein paar Mythen raus, die ein oder andere, den einen oder anderen Klassiker aus der Literaturgeschichte, und er nimmt diese Misogynie, die da drin steckt, diese Frauenfeindlichkeit, und naturalisiert ihn und er sagt, das war immer so gewesen. Und es gibt, also das ist, diese Bilder gibt es natürlich von der Frau als chaotischem Meer zum Beispiel. Ja, Frau ist die Flut. Gibt es tausend literarische Bilder und ist auch schon alles analysiert worden. Aber das ist nicht so. Das sind Bilder, die sind immer wieder da. Und er glaubt aber immer, dass wenn diese Bilder irgendwo wiederzufinden sind, in einem Disney-Film zum Beispiel, dann ist das gut und dann beweist das, dass es auch wirklich so sein muss. Während er, was ich interessant finde, dann, also er kann ja mit Disney-Filmen viel anfangen, aber mit der Eiskönigin nicht. Das wäre ja ein ganz propagandistischer Film. Warum? Weil die Frau sich am Ende nicht von dem Held retten lässt, sondern sich entschließt, damit ihrer Schwester gemeinsame Sachen zu machen. Und das wäre ein rausdrängendes männliches Prinzip. Also das ist ja schon paranoid, muss man sagen. Ja, das klingt für mich nach 1A-Kulturkritik. Also, ja, ich meine, erklär mir mal, warum das ist jetzt paranoid, aber wenn ich irgendwo reinlese, dass es misogyn ist, was er irgendwie gerade erzählt hat, das ist ja misogyn, was da irgendwie in der in die Frau eine Flut ist. Ja, genau, die Frau eine Flut ist und so, das ist alles nicht paranoid, ja. Genau. Und dabei kann man doch Frauenflut ein bisschen nachvollziehen, so alles wird überflutet, aber danach wächst überall alles. Nähe, Überflutung, danach Felder bestellen, Fruchtbarkeit, Frauen können Kinder gebären, Fruchtbarkeit fällt, so finde ich jetzt nicht ganz so abwegig, so. Aber generell, was du gesagt hast, Chris, ist hundertprozentig ins Schwarze getroffen. Die Analyse, die der Peterson macht, ist paranoid. Die Analyse, die seine Dekonstruktivisten machen, die ist super, die ist klasse, die ist 1A, dieser kulturmarxistisches Gütesiegel, hergestellt vom kulturmarxistischen industriellen Komplex. Wenn man solche Fantasien hat, also ich glaube auch, es spricht daraus eine unglaubliche Furcht vor der Frau. Eigentlich liegt dem zugrunde. Das finde ich ganz erstaunlich, dass er, also auch diese Idee von Chaos, die er da hat, also es ist ja verrückt. Zum einen wirft er der Political Correctness-Schiene vor, dass sie so dogmatisch ist und lauter Regeln aufstellt. Zum anderen stellt er Regeln auf, um die Dogmatik der anderen zu kritisieren. Also Nein, stellt ihn an eine Wand. Gulags jetzt. So, der will Dogmatiker kritisieren. Wie kann er nur? Ja, ich würde es mal ein bisschen weniger krass ausdrücken. Ich sehe da halt auch wieder so ein bisschen den Widerspruch in diesen Sachen irgendwie, weil ich meine, ja, genau, er kritisiert politische Korrektheit und so, die ja im Endeffekt ja auch nicht sagt, also die würde ja nicht sagen, dass die Frau irgendwie Chaos ist oder so, sondern da wird dann halt irgendwie alles, soll alles dann irgendwie zurechtgebügelt werden, sodass es nicht in Totalitarismus irgendwie führt und so. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, wenn man als jemand, der dann irgendwie meint, dass das halt was Chaotisches ist, generell das Leben halt schwierig ist und so, das ist, kommt glaube ich gleich auch noch mit dieser Einwand, dass das Leben halt generell ziemlich, oder ich glaube, das kam später noch, und ja, also politische Korrektheit, wie hängt das jetzt zusammen? Ich meine, das ist ja auch gerade keine Regel, dieses Ding, dass man sagt irgendwie, die Frau ist das Chaos. Wo ist denn das eine Regel jetzt? Also für mich ist das nach wie vor... Steht dem Perso. Also ja, das mag jetzt vielleicht irgendwie eine blumige Umschreibung sein für das, was er irgendwie meint. Aber, also Petersen jetzt. Aber im Endeffekt diese Feststellung jetzt, dass die Frauen sich meistens irgendwie den Mann aussuchen und dass die weniger auf Dominanz streben und so, sind halt Feststellungen, über die Mehrheit der Leute, wie ja auch gerade hier eben schon gesagt wurde. Und das stimmt ja auch. Also. Und also der Bereich, wo jetzt hier die Regel kommt, erschließt sich mir nicht so ganz. Also, weil diese 12 Regeln beinhalten ja jetzt nicht irgendwie, die Frau ist dies, ja. Das und jenes irgendwie. Das steht dann da halt dann irgendwie in diesen Kapiteln dann irgendwie drin, um da irgendwas herzuleiten. Aber ja, das ist ja dann irgendwie nicht die Regel, das ist halt die Observation irgendwie, wie er dann meint, dass diese Regel sich dann irgendwie rechtfertigt. Aber die Regel selbst ist es ja nun nicht. Also, das ist ein Widerspruch, der aber, glaube ich, bewusst unaufgelöst bleiben muss, damit er ein breites Publikum nach wie vor erreichen kann. Und ich glaube, er kann diese Frage gar nicht wirklich beantworten, dass er sagt, ja, es ist immer noch so, das Weibliche ist das Chaos. Dann hätte er sich ans Ausmanövriert. Ja, und genauso wie mit diesen zwei Seiten derselben Medaille, also... was vorhin jetzt war, was wir übersprungen haben so ein bisschen, sehe ich halt auch absolut nicht. Also auf der einen Seite habe ich irgendwelche Leute und das sagt hier der Herr ja auch quasi an dem Anfang von dem Video, dass halt an den Universitäten sich da irgendwelche Leute hingestellt haben und ihn angebrüllt haben und so. Und das haben wir ja jetzt nicht von beiden Seiten irgendwie. Wir haben ja nicht irgendwelche Leute, die dann da rumstehen und dann irgendwie ihn anbrüllen oder so. Ist dein Zimmer überhaupt aufgeräumt? Was soll das? Wann hast du das letzte Mal eine Katze gestreichelt? Ich wette mit dir, du bist ungenau in deiner Rede. Was so reden doch seine Fans nicht. Also, weißt du? Ja. Also bleibt das in einer gewissen Offenheit, aber er zeigt nicht einmal auf, dass dies nur ein Konstrukt ist, sondern er bezieht sich immer auf diesen Mythos und tut so als seien Mythen einfach so da und das sei damit natürlich. Und Mythen sind eben auch dazu da, dass man sie entmythologisiert. Und das ist, glaube ich, das, warum er sich so an den Postmodernen abarbeitet, weil die sind natürlich angetreten, jedes Konstrukt zu dekonstruieren. Ja, und da kann man sich halt schon mal drüber streiten, ob dieses Ding mit dem Konstrukt überhaupt irgendwas erklärt. Mister ist eigentlich wie eine Religion. Ja. Ich würde mal eine Sache Petersen dennoch zugutehalten, nämlich insofern, oder vielleicht auch seinem Publikum. In gewisser Weise spricht ja da eine gewisse Sehnsucht daraus nach so etwas wie einem Literaturkanon, dass man sich wieder auf Klassiker beruft. Es spricht eine Sehnsucht aus dem Ganzen, dass man erst einmal sozusagen die Grundlagen kennen will, die Traditionen kennen will. Und das ist mir in meiner Uni. Hier sagt er, das Streben nach einem Kanon, da bin ich mit ihm einer Meinung. Was wir im Westen, was wir als Problem haben, ist, dass wir zu wenig klassische Werke lesen und dass wir zu wenig auf unsere gemeinsamen Kulturereignisse, auf unsere kulturelle Geschichte schauen, auf alte Bücher, die man lesen kann. Ist egal, wo du jetzt anfängst, Dostojewski oder Shakespeare. Aber das sozusagen das Hochhalten unserer kulturellen Güter, dass das zu wenig vorhanden ist und dass es uns generell als Gesellschaft guttun würde, wenn man das öfters machen würde, mehr Menschen dazu bringen würde, die Bücher zu lesen. In meinen Augen ist ein Mangel an dem geht damit ein, dass in einem Land sozusagen nach meiner Ansicht von, ein Bürgerkrieg sozusagen vorbereitet wird. Desto weniger gemeinsame Werte du hast, und sei das jetzt Religion oder die gemeinsamen Kulturgüter, desto weiter driftest du als Gesellschaft auseinander. Und nein, das muss nicht zwangsweise in einem Bürgerkrieg enden. Aber ich denke, dass, wenn man sich das anschaut, was in Gesellschaften vor einem Bürgerkrieg passiert, dass man da auch deutlich ein Auseinanderreißen der gemeinsamen Kulturgüter sieht, bevor es dann zum ersten Schuss irgendwo kommt. Also ja, deswegen, da bin ich mit ihm so ein bisschen so. Aber was jetzt gleich kommt, ist auch wieder Gulasch. Die Laufbahn auch aufgefallen. Ich habe unglaublich viele Dekonstruktivismus-Seminare, wenn ich das mal so nennen will, besucht. Das waren Professorinnen und Professoren, die sich in der Literaturgeschichte unglaublich auskannten. Die hatten alle über Goethe promoviert, habilitiert und so weiter. Und plötzlich setzten die Dekonstruktion an und zeigten, wie frauenfeindlich Goethe-Texte sein können und all das. Das Problem war nur, dass viele der Studenten die Urtexte gar nicht mehr kannten und nur noch die Dekonstruktion kannten. Und die haben sozusagen mit der Dekonstruktion angefangen, bevor sie die Konstruktion kannten. Und das führt natürlich irgendwann dazu, dass alles nur noch zu einem Wischiwaschi wird und dass man plötzlich im Literaturkanon grundsätzlichen Problemen liegt. Und er will eigentlich zurück dazu, dass man auch wieder Grundlagen kennt. Und ich glaube, würde man die Grundlagen zum Beispiel, die er zitiert, Dostojewski zum Beispiel, mal gründlich lesen, würde man auch sehen, dass seine Interpretation bisweilen recht einfältig aussieht. Aber ist es nicht die Aufgabe, sage ich jetzt mal, an der Uni und ja, gerade als Professor? Dass seine Interpretation recht einfältig ausfällt, weil er sich nicht über schwule Charaktere Gedanken macht oder wie das den Afroamerikaner beeinflusst. So, das ist das, was Dekonstruktion hauptsächlich macht. So, ja, einfältige Interpretation. Go for dafür it. Zu sorgen, dass man, also nicht die Dekonstruktion schon vorwegzunehmen, sondern im Prinzip die Interpretation der Urquelle, wenn du so willst, dem Studenten zu überlassen und zu übertragen und nicht einfach zu sagen, also pass auf, hier ist Goethe und übrigens hier, jetzt erkläre ich euch mal, was der eigentlich wirklich gesagt hat. Das ist doch nicht die Aufgabe eines Professors. Ich glaube, es geht Aufgabe ja um das Studium. Also ich glaube, es geht aber erstmal darum, es geht darum. Ja, und es ist fast so, als ob es so Professoren gäbe, die meinen, dass das so sein muss, damit man halt eben dann irgendwie was umwälzen kann, um die ganzen Strukturen zu ändern, dieses System, wie war das, Systemkritik dann irgendwie zu machen und solche Dinge und da halt eben drauf zu kommen. Darum zu studieren und das selber rauszufinden und rauszuarbeiten, weil sonst sind wir ja wirklich an einem Punkt, wo egal welcher Professor oder welcher Lehrer an welcher Schule auch immer irgendwelche Ideologien nutzt, um sie sozusagen zu fieden und den Leuten... Das fand immer statt. Also ich glaube, das ist ja, aber nicht, also, das ist gar nicht zu umgehen. Also man hat auch lange Zeit Geschichte gelehrt, als das wird von großen Männern, von großen Einzelnen. Ja, wer soll das sein? Wer sollen diese Leute sein? Feindbild. Ja, ja. Ja. Das nächste Ding ist, wir haben dann Professoren, die uns an der Hand halten und uns die Bücher erklären, die nach den 68ern ist Postmoderne entstanden, daraus ist dann Dekonstruktion entstanden und dann haben wir uns sozusagen das Herzstück, die Herzkammern von unserer Kultur, unsere Kulturgüter angeschaut und dann haben sich Professoren, die alle relativ stramm links sind, zusammengetan und haben gesagt, wir müssen das kritisieren, weil sonst kommt da wieder ein Weltkrieg bei rum, sonst gibt es wieder ein Imperium, sonst gibt es Imperialismus und dann sollte man da mal alles, jeden Stein umkehren, damit diese Ereignisse nicht mehr passieren und man vielleicht sogar noch einen neuen Menschen erschaffen kann, dadurch, dass man Kulturgüter verändert. Und jetzt ist es aber so, dass wenn man das dann Kulturmarxismus nennt, wenn Menschen sich zusammenkommen und Dinge umverteilen wollen und Unterdrücker und Unterdrückte überall sehen und im Kulturliteraturbetrieb sind und wenn man das dann Kulturmarxismus nennt, dann ist man Verschwörungstheoretiker, weil Gründe. Einzelnen heroischen Männern getan oder so. Also es gab immer, in gewisser Weise ist Literaturwissenschaft zum Beispiel immer zeitgeistabhängig. Mhm. Ich glaube nur, man muss die Grundlagen können, um dann eine Dekonstruktion zu machen. Und das ist etwas, was eben diese französischen Theoretiker, die er hier nennt, oder auch die dann von der Alt-Right-Seite ja besonders kritisiert wird, Judith Butler gemacht hat. Wenn man Butlers Werk, was ich bin kein Butler-Anhänger, aber ich schätze ihr Werk durchaus, wenn man Körper von Gewicht oder das Unbehagen der Geschlechter liest, dann sieht man, dass das eine Philosophin ist, die sich mit den großen Denkern, Hegel, Heidegger, Lacan und so weiter, intensiv auseinandergesetzt hat und Probleme aufzeigt. Aber ich glaube, es reicht nicht aus, nur Butler zu lesen und nicht das, worauf sie sich bezieht. Und insofern, glaube ich, spricht eben aus Petersen eben darauf, wir gucken uns auch mal wieder den Kanon an, was ist dann eigentlich da und was ist dann da auch rauszuholen, statt immer nur schon gleich mit der Dekonstruktionsachse hineinzugehen. Dass er aber dann eben dabei stehen bleibt, dass er das sozusagen nur aufruft, um damit irgendwelche Thesen zu beweisen, das ist eben dann sehr problematisch und ich glaube, es zeigt sich am allerdeutlichsten, denke ich auch, in diesen Kapiteln, wo er dann auf das Verhältnis von Mann und Frau eingeht, wo er dann ja irgendwann nachher in Gemeinplätze abdriftet, die man irgendwie in einem Herrenmagazin auch lesen kann. Ja, irgendwie so muss man halt mit Frauen und so. Also nicht, dass er jetzt da hart sexistisch oder so formuliert, aber es ist immer genau klar, eine Frau will immer nach oben schauen. Wenn sie selbstreich ist, dann will sie einen noch reicheren Mann. Wenn sie selbstgebildet ist, will sie einen noch gebildeten Mann. Ja, man nennt das auch man nennt das auch empirisch feststellbare Präferenzen. Also Tut mir leid, ne? Ja. Und man kann sich halt angucken, was mit den Akademikern ist. Und man sieht dann halt, dass man irgendwie einen Chefarzt hat, der eine Friseuse heiratet oder eine Krankenschwester oder so. Und auf der anderen Seite... Hypergamie gibt's nicht. Umgekehrt also. Hast du das aber nicht. Und das ist auch nicht konstruiert, sondern das zeigt sich ganz klar. Und das wird man auch wahrscheinlich nicht rauskriegen aus den Leuten. Und was ich vor allen Dingen auch so witzig finde, ist, dass dann so Leute immer meinen, ja, da muss man die Männer verändern. So als ob die dann das Problem wären. Bei dieser Sache. Aber das zeigt dann halt auch wieder diese feministische Herangehensweise. Ne? Wir gucken uns alles immer nur von der Frau an. Mag sein, dass das auf Frauen zutrifft, aber ich glaube nicht, dass man daraus schließen kann, dass Frauen generell so sind. Und er verkennt damit auch die Dynamik, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und natürlich hat sich durch die Deindustrialisierung und all das, hat sich auch Männlichkeit verändert, dass wir nicht mehr durch... Ja, generell sind die aber so. Also... Das Interessante ist, er sagt Industrialisierung, die Männer haben sich verändert. Ah, die Männer haben sich in so einem kurzen Zeitraum verändert. Aber in den 10.000 Jahren, seitdem wir Zivilisation haben, gibt's keinen Einfluss auf Menschen, die auf verschiedenen Kontinenten leben. Aber die Industrialisierung tut den Menschen direkt beeinflussen, innerhalb so einem kurzen Zeitraum. Da muss man mal ein bisschen in seinen Mainstream schauen und sich überlegen, ob sich die Männer tatsächlich verändert haben oder ob sie nicht noch genauso gleich sind wie vor 10, 20, 30.000 Jahren. Ja, ich glaube auch. Und vor allen Dingen, also was ich vor allen Dingen auch eher denke, ist, dass sozusagen diese Männer, auf die man heute so gerne herabschaut, irgendwie halt die so ein bisschen weiblicher sind oder so, dass es die schon immer gegeben hat und dass die vor allen Dingen jetzt im Moment aber halt eben gerade mal wieder eine Phase haben, wo sie halt im Endeffekt leben können, also wo ihnen keiner gleich den Schädel einschlägt oder so, weil sie so schwache Heinis sind. Oh Gott. Ja. Ja, ich meine, ist doch wahr auf irgendeine Art und Weise. Ne? Wir haben heutzutage eine Gesellschaft, wo du halt in den Supermarkt gehen kannst und so. Du musst halt nicht jagen. Und die den evolutionären Druck aufhält, sozusagen, den die Natur von alleine ausüben würde, den haben wir aufgehoben. Also. Ja, und ich würde auch absolut sagen, dass das was Wunderbares ist, dass das was richtig Gutes ist. Und aber auf der anderen Seite, das Problem, was diese Männer auf jeden Fall haben, ist, wenn sie heterosexuelle Männer sind, dass sie wahrscheinlich eine Schwierigkeit haben werden, dann da ein Weibchen zu finden. Und also es ist ja auch so, dass weniger als die Hälfte aller Männer Nachwuchs haben werden. Ja, also. Und war auch schon immer so. Und das Ding ist auch von es gab schon so ein paar Sondersachen nach Kriegen und so, ne, wenn du einen Überschuss halt eben an Frauen hast, wo das nicht so war. Aber auch das waren halt wieder historische Momentaufnahmen, die ihre eigenen Probleme haben, natürlich. Riesige Probleme, speziell für die Männer. Und aber das siehst du auch mal wieder, wie perfide, genial Evolution ist. Du hast dann sozusagen eine hohe Variation von Männern, wie sie sich verhalten, jetzt unterwürfiger oder Alpha-Männchen-mäßiger. Und du hast eine hohe Variation und dann tun sich die Frauen, sind ein bisschen mehr gruppenorientiert und suchen sich die verschiedenen Männchen raus. Und sozusagen hat man dann damit einen Selektierungsdruck, dass man sich halt der Umgebung besser anpassen kann, weil jetzt mehr Alpha-Männchen oder weniger Alpha-Männchen, das ist ja je nach Situation, sozusagen je nach Umgebung, ist es ja unterschiedlich, was dich weiterbringt. So, es ist supermäßig stark zu sein, aggressiv zu sein, das bringt dir doch heutzutage nichts in der modernen Gesellschaft. Also, ja, und ich meine, wir haben auch bei anderen Merkmalen, also wenn man sich das körperliche Merkmal anschaut, gibt es halt auch viel mehr Extreme bei Männern. Also du hast viel, viel größere Männer, du hast viel kleinere Männer und bei Frauen sind die Unterschiede geringer. Und Intelligenzverteilung ist ja auch so eine Sache. Also ja, genau. Viel wenig und viel hohe Intelligenz und irgendwie sehr durchwachsen. So. Also, ja gut, wobei das ja wieder was wäre wahrscheinlich, wo die Herrschaften hier Schnappatmung kriegen würden. Deswegen habe ich jetzt auch absichtlich eigentlich das Beispiel mit der Körpergröße genannt. Aber wahrscheinlich wirkt sich das auch noch auf andere Dinge aus. Ja. Ja. Und Ja, aber das ist halt ein Ding, ne, ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum viele Leute halt so ein, also viele Männer halt gerade so ein Jordan Peterson-Ding ganz anziehend finden. Ja, das Ding ist doch auch, guck mal, das mit der Anziehung von Peterson, wovon er oft redet, ist, dass sozusagen, dass die Idee von der Religion war, dass du in der Lage bist, deine Zukunft zu verändern, dadurch, dass du jetzt auf etwas verzichtest und dass du dich mit dem vergleichst, der du best gestern bist und sozusagen deine Hände in die Hand von Gott gibst im Sinne von einem Opfer, was du für die Zukunft darbringst, dass du sozusagen erkannt hast, dass du durch harte Sachen, die du heute tust, Früchte aus dem Feld aufträgst, morgen eine bessere Ernte bekommst und dass dieser Gedanke von diesem fokussiere dich auf das Heutige, trage Verantwortung, versuche heute Disziplin zu haben, damit du morgen deine Früchte ernten kannst. Was ist daran eine Botschaft, die man jetzt, ob jetzt mit oder ohne Gottes Bezug, haten kann? So, wo kann man da Hate finden? So, Versuch, Verantwortung heute zu tragen für die Zukunft. So. Ja, ob sie das jetzt auch so gerade haten, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, was sie haten, das sehen wir ja auf jeden Fall. Postmoderne und so. Ja. Durch unsere Körperkraft zum Beispiel eine Dominanz beweisen als Männer, weil wir deindustrialisierten Zeiten leben, weil wir natürlich jetzt leben, dass wir mit Frauen zusammenarbeiten im Beruf und so, ist natürlich diese Ernährerfunktion des Mannes nicht mehr da. Die Frage ist nur, ob sich dadurch der Mann gleich auflöst. Ja, die ist immer noch da. Also, ja, ist nicht weg. spätestens, wenn die Frau schwanger wird, also, ja, kommt die Rolle relativ stark zurück. Also, oder ob sich dadurch einfach Männlichkeit anders... Ja, eben, die kann halt weg sein, wenn man auf eine Frau verzichtet, ja. Dann ist die weg. Dann kann man sich da frei entfalten, was das angeht. Und ich kenne auch so Leute, die, also Männer jetzt, die damit zufrieden sind, halt einen Teilzeitjob zu machen und irgendwie mit Wohngeld und so, halt so in den Tag reinzuleben, damit viel Freizeit und so. Aber die haben halt keine Beziehung dann. Neuer Mann, der nicht mehr Unterhalt machen muss. Das entwickelt. Oder ob man, also das wäre eigentlich ja mein Wunsch auch durch diese Dynamik, die das Ganze gibt, dass man Geschlechtlichkeit viel spielerischer auffasst. Also wir haben ja im Kino Plus über den Freddie Mercury-Film gesprochen. Das ist ja ein ganz großartiges Spiel mit Männlichkeit zum Beispiel, dass der da in den 80er... Ja, genau. Freddie Mercury-Film. So, das ist irgendwie... Wir reden hier irgendwie von Männern und Frauen und du kommst mit Freddie Mercury. Ne... Das ist die neue Männlichkeit irgendwie. Danach können sich die Leute ja auch richten. Richt dich mal nach einem Freddie Mercury, damit du irgendwie eine Partnerin kriegst. Weil du brauchst ja kein Versorger sein. Du kannst auch wie Freddie Mercury sein. ...er Jahren wie der Hypermacho auftritt, aber ein schwules Leben führt oder so, ja? Also das ist ja alles, oder man sich mit Barbara Valentin umgibt, die ihren Busen da zur Schau stellt, als sei es ein Präsentkorb. Ja, das ist ja auch ein ganz tolles Spiel mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ich glaube, diese Spiele... Ja, das ist alles toll und interessant und so, aber das hilft halt... Das ist halt genau der Grund, warum es dieses Buch irgendwie gibt, weil diese Sachen halt diesen Leuten, die dieses Buch lesen, überhaupt nichts weiterhelfen. Also, ne, also kannst du jetzt auch genauso gut sagen, hier, der Herr Schmidt will irgendwie, dass die Leute, also der Herr auf der Linken, will irgendwie jetzt die Regel des Freddie Mercury irgendwie implementieren, damit wir unser Heil finden. Und das wird halt noch weniger funktionieren. Also, ich weiß gar nicht, wie man, also, ne, aber sich darüber beschweren, dass Peterson mit irgendwelchem wirren Zeug ankommt, aber dann irgendwie mit Homosexuellen kommen, wenn es um Männer und Frauen geht. Finde ich halt auch komplett unsinnig. Spielerisch sollte man eher wieder in den Vordergrund heben und nicht eben so darauf beharren, wir müssen jetzt zu irgendwas zurück, weil dann würde ich sagen, verkennt Peterson einfach, dass die Zeiten sich verändern und da kommt man mit anthropologischen Konstanten nicht weiter. Ist das, die Zeiten verändern sich. Wir haben jetzt, aktuell haben wir Freddie Mercury. Haben wir früher nicht gehabt. Ja. Hatten wir noch nie. Ja, also das muss man halt echt sehen. Dieses Homosexualitätsding ist eine eigene Sache. Das kann man nicht verknüpfen. Und das gibt's halt auch nicht erst seit neuestem. Das gibt's auch schon eine ganze Weile. Und auch in dem Fall ist es halt eben so, und das höre ich solche Leute auch nie sagen, dass es viel mehr schwule Männer gibt als lesbische Frauen. Viel mehr. Und da gibt es auch Forschung zu, dass auch diese Präferenzen viel fester sind bei den Männern. Also es gibt viel mehr Frauen, bei denen das mal eine Phase ist oder die halt auch dann irgendwie mal eine heterosexuelle Beziehung hatten, als es bei schwulen Männern, da ist es viel fester. Also Leute, die halt immer schwul waren, ihr ganzes Leben lang und da nicht in beide Richtungen irgendwie tendieren. Aber das ist ja auch wieder eine von diesen Sachen, die man empirisch feststellen kann. Und die sind, glaube ich, ganz schlimm. Empirie ist ein soziales Konstrukt. Das, was du glaubst, was seine Mission ist, zurückzukehren zu alten Strukturen, zum Patriarchat zum Beispiel? Nee, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dass er jetzt einfach sagt, also, ich will dahin zurück. Also ich glaube, naiv ist er. Das wäre so Eva Herrmann-Style. Ja, nee, ich glaube, da würde man ihm jetzt Unrecht tun, wenn man das macht. Ich glaube, es ist eher so eine Sache, dass er sicherlich eine moderne Art will, aber schon einen radikalen Individualismus einfordert, wo sozusagen der Stärkere gewinnt. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch wieder so ein bisschen Verwechslung von also dass man aus einer Feststellung eine Norm irgendwie macht. Ne, also dadurch, dass es festgestellt wird, heißt es irgendwie so, er will da irgendwie was. Und die Natur gibt es vor, die Kompetenzhierarchie. So. Ja. Stärkere, also ist halt stärker, weil er stärker ist und dadurch ist er in Sachen Stärke stark und weiter oben. Punkt. So, ist halt von der Natur aus so. Was soll man denn machen? So, ist jetzt weinen, dass es regnet oder was? So. Ich bin eigentlich auch größtenteils bei eurer Analyse, nur ich sehe da ganz viel so dieses, diese Angst vom Nihilismus. Er hat in einem anderen Interview hat er immer wieder betont, wie, ich mach doch gleich Werbung, Leute, fragwürdig er findet, dass junge Menschen heutzutage viele Sexualpartner haben. Mhm. Also so diese ganzen, also er hat da schon sehr konservative, strikte Vorstellungen und ultimativ begründet er das, ja, so also verstehe ich das alles, dass wir unser... Das zum Beispiel mit den vielen Sexualpartnern ist doch auch so, dass du, was war es, ab 20 Sexualpartner ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass deine Ehe scheitert, extrem erhöht, so, also wirklich krass erhöht. Und generell mit Nihilismus, ja, Nihilismus ist jetzt nichts unbedingt Cooles, so. Als ich Postmodern Theory Critical Interrogations gelesen habe, mir ist echt mulmig und komisch geworden, so Postmodernismus, Nihilismus zu unterstellen, kann man schon durchaus tun und unbedingt dem was abzugewinnen, weiß ich nicht, muss man im ganz merkwürdigen geistigen Flecken sein, um das zu können, finde ich. Aber vielleicht bin ich auch nur ein böser Hater. So. Ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, zu diesem eher propagiert Individualismus irgendwie. Nee, also ich glaube halt eben, dass er da ganz pragmatisch ist. Er stellt halt eben fest, dass die Leute sich irgendwie entscheiden müssen. Deswegen gibt er ja auch ein Buch raus, weil er quasi sagt, hier, das sind irgendwie die Sachen, zu denen man sich quasi entscheiden müsste, seiner Meinung nach. Und ja, dieses wieder zurück zum Patriarchat. Ich glaube nicht, dass Jordan Peterson, wenn man ihn fragen würde, sagen würde, dass das überhaupt eine Option ist. Also ich glaube, er würde einfach sagen, das kann man überhaupt gar nicht entscheiden. Und das sind nur so Leute wie hier die Herrschaften, die dann irgendwie meinen, dass man das irgendwie entscheiden könnte, jetzt dann zum Patriarchat irgendwie zurück. Durch den Nihilismus, jeder macht, was er will, jeder freie Entfaltung, jeder kann mit jedem, was will. Das ist ja das, was er letztendlich als Chaos sieht und wünscht sich diese, ja, wirklich konservative Werteordnung, die... Aber zugleich will er keinen Dogmatismus. Ja, das ist irgendwie keine Ideologie. Ja, vor allen Dingen, es kann ja auch nicht jeder mit jedem, weil, wie er ja gerade festgestellt hat, hat der gute Mann ja auch gesagt, dass sich die Frauen das aussuchen. Also, das ist schon insofern, kann ja nicht jeder mit jedem... Also dann müsste er ja, wenn er seine religiösen Bezüge nimmt, dann könnte er sich jetzt zum Beispiel mit dem Vatikan verbünden und sagen, ja, da wird noch, die sind für ein altes Ordnungsprinzip. Wäre er. Und da wäre das nicht, nee, das macht er nicht. Also ich glaube, das ist etwas, wo er eben nicht mit kann. Das ist, also er will einen Individualismus und will aber zugleich, dass dieser Individualismus nicht so ist, dass jeder macht, was er will. Und da muss ich sagen, das funktioniert irgendwie, also da... Ja, naja, er will, er hat einen Individualismus und er will, dass die Leute sich dann diese Entscheidungen treffen, die er für gute Entscheidungen hält. Würde ich einfach sagen. Das ist so komische, dreimal um die Ecke gedachte Sachen, die hier irgendwie sind. Aber ich meine, das kann man doch viel einfacher daran festmachen, oder sehe ich das falsch? Ja, das nächste Ding ist ein Bündnis zwischen Peterson und Vatikan. Das passt einmal nicht, weil er einfach nicht so dogmatisch ist wie der Papst. Und auf der anderen Seite, Peterson vertritt, wenn überhaupt, nur eher so ein kulturelles Christentum und nicht unbedingt ein Christentum so, wie man es in der Kirche beigebracht bekommen würde. So. Und ich weiß nicht, ob die Kirche jetzt darüber so glücklich wäre. So. Vielleicht, weil es frischer Wind ist. Sie haben sie auch die Postmodernisten an sich rangelassen, weil sie da drin eine Rechtfertigung für den Glauben sehen. Also über den Postmodernismus, der die Logik verklärt und die Aufklärung. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch Chaos und so, das ist halt auch so ein Ding, was gar nicht zur Sprache kommt. Die Tatsache, dass halt eben Jordan Peterson mal Alkoholiker gewesen ist und viel von diesem halt sein Leben in Ordnung bringen und so Zeug sind halt Sachen, die der gute Mann halt selber machen musste. Ne? Und da stelle ich mich ja dann auch nicht hin und sage irgendwie so, ja, hier, das ist ja alles nur sozusagen, ja, der Alkohol ist ja nur ein Konstrukt irgendwie, ne? Und ja, dass das irgendwie einem das Leben versaut, ist ja auch nur ein Konstrukt und da kann man sich ja dann irgendwie frei entscheiden, ob man jetzt irgendwie dieses Konstrukt dann irgendwie leben will oder nicht, wenn man jetzt was trinkt oder irgendwie ja, so, ne? Ja, das sind halt so die Realitäten irgendwie und er hat das hingekriegt und das mit dem Christentum ist, glaube ich, bei ihm halt auch so ein bisschen Buße tun und irgendwie sowas. Ja, das kann ich mir auch irgendwie damit erklären, so wie halt hier der George Bush irgendwie dann zum Christentum gefunden hat, als er mit dem Saufen aufgehört hat. Manche Leute brauchen das halt eben, ne? Also ja. Und das gönne ich ihm dann auch und ja, für irgendwelche Herleitungen finde ich es trotzdem unpassend, aber ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, um das halt eben einzuschätzen, auch wenn wir auf dieses Thema des Heroischen kommen, wo wir jetzt auch gleich noch zukommen. Das beißt sich. Das kann so nicht richtig funktionieren. Also er kann nicht zum einen jede Ordnung als Ideologie entlarven wollen und zum anderen nimmt er in einen Individualismus und stattet den mit ein paar Regeln aus, die man so weit interpretieren kann, dass ich glaube, ich kann diese Regeln in gewisser Weise alle befolgen, ohne mein Leben auch nur minimal zu ändern. Und das ist, glaube ich, mit dem Zimmer aufräumen, da müssen wir mal schauen, aber ansonsten, und ich streichle eigentlich auch keine. Ja, das ist ja auch der Unterschied dann zu irgendwelchen Ideologien, die dann halt irgendwie sagen, sozusagen, hier hast du die Weltformel gefunden für alles irgendwie. Und das ist jetzt irgendwie eine Orthodoxie, von der du nicht abweichen darfst und so. Weil ansonsten kommt der Urfaschismus um die Ecke gekrochen und macht einen Rassismus und was weiß ich nicht, was alles. Und also so einfach sind die Regeln aber auch nicht umzusetzen, finde ich. Also be precise in your speech, also drückt dich deutlich aus. Da ist es schwieriger, wie man denkt. So, ich weiß nicht. Also, und wie du jetzt gute Freunde von schlechten Freunden unterscheidest, die das Beste für dich wollen oder einfach nur dich ein bisschen abziehen, das ist auch nicht unbedingt so einfach. Ja. Zumindest wenn man jünger ist, ist es auf jeden Fall sehr schwer, da den richtigen Unterschied zwischen einem Kumpel und einem richtigen Freund zu sehen. Die Regeln mögen banal wirken, aber halt so, du musst nicht unbedingt einen komplizierten Satz sagen, wie jetzt bei Lacan, um eine einfache Bedeutung den Menschen beibringen zu können. Und sag die Wahrheit oder lüge zumindest nicht. Das hat schon was. Also, dass du keine Ausweichlüge hast bei einer Kleinigkeit, sondern dann einfach mal ruhig bist, anstatt was zu sagen, ja, das ist schon was anderes. Also, und sich aufrecht hinzustellen, also da den Buckel, den ich da sehe, weiß auch nicht. Also, ganz so einfach sind die Regeln nicht. Also, Katzen, die mir so über den Weg laufen. Aber ansonsten, glaube ich, kann man wirklich daran festhalten. Und ich glaube aber, jemand, der viel konservativer als ich lebt, könnte das auch und jemand anders auch. Und dadurch hat das so eine scheinbare Offenheit, die aber am Ende sagt er gar nichts. Also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mein Leben denn anders zu führen habe, dass ich nach dem strebe, was sinnvoll ist, ja nun. Dass man möglichst die Wahrheit sagen sollte, ja, das ist sinnvoll, das haben auch schon ein paar vorher gesagt. Präzise Ausdrucksweise, ich bemühe mich. Was soll ich tun? Ganz kurz noch einmal Werbung und dann kommen wir hier nochmal zurück und dann sagt Florentin, was Sache ist. Oh, was macht ihr denn da? Eine Leviathan, guck. Ja, sehr schön, ja. Bis gleich. Musik, ich bin vorsichtig. Gut, Freunde, bei Almost Daily. Wolfgang M. Schmidt, bei uns zu Gast, wenn man ihn will. Wir reden über das kürzlich erschienene Buch 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson, ein New York Times Bestseller. Ich glaube, jedes Buch, was in Amerika erscheint, ist ein Number One Bestseller. Steht auf jeden Fall. Ich habe noch nie ein Buch gesehen, wo das nicht draufsteht, auf jeden Fall. Ich wollte sagen, wir hatten es gerade von diesem Bild, dass Frauen irgendwann keine Lust mehr auf Karriere haben und sich lieber um die Kinder kümmern und sowas. Und Jordan Peterson beschreibt das ja auch so, dass die Frauen total klug sind, dass sie sich nicht in dieses Haifischbecken Karriere begeben möchten und so. Ich finde, das erstens widerspricht er sich da selbst, weil er am Anfang ja von dieser Hummerhierarchie spricht. Mhm. Und Menschen sind ja automatisch glücklich, wenn sie Dopamin ausschütten, wenn sie hoch in dieser Hierarchie sind. Aber Frauen sind dann außerhalb dieser Hierarchien, die haben dann eher Lust, zu Hause zu bleiben und sich nicht mit den Managern zu boxen in der Anwaltskanzlei. Das bleibt dann den Männern überlassen. Dafür ja, die müssen das halt nicht. Und die Männer müssen das auch nicht. Und ja, aber die Männer müssen es halt irgendwo dann doch schon wiederum, wenn sie halt heterosexuelle Männer sind und irgendwie attraktiv für Frauen sein wollen. Bis zu einem gewissen Grad. Also ich meine, die haben halt keinen anderen Weg, sich irgendwie wertvoll zu machen. Wir haben keinen eigenen Wert. Und das ist ja einer von diesen großen biologischen Geschlechterunterschieden, den ihr auch nicht wegkonstruiert bekommt. Ja, dass Frauen einen Wert haben, weil sie Leben schenken können und Männer erst dadurch Wert erbringen können, dass sie in der Lage sind, Ressourcen zusammenzusammeln oder zusammenzujagen. Ja, daran wird sich auch nichts ändern. Also vom Grundkonstrukt her. Wie er das meint, ob das dann irgendwie zusammengehört. Das ist ja kein Ratgeber nur für Männer. Also theoretisch könntest du ja dann sagen, er beobachtet erstmal aus psychologischer Sicht, dass Frauen eher dazu neigen, Konflikten zum Beispiel aus dem Weg zu gehen, während Männer Konflikte eher angehen. Hm. Das ist jetzt auch keine so krass neue psychologische Erkenntnis, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann sagt er aber genauso, ja, Frauen, die es eben schaffen, den Hummer zu imitieren, haben eben diese Karrierechancen, oder? Nee, aber sie müssen eigentlich nur Regel 1 anwenden. Aber, ja, aber er lobt die Frauen, die sagen, ich bleibe bei der Familie. Genau. Aber er könnte ja jetzt auch schreiben, wo lobt er glücklich die, in einem späten, ziemlich späten Kapitel gehabt, ja, okay. Oder so. Glücklich die Männer, die zu Hause bleiben und die Frauen rausschicken. Weil, letztendlich, auch sagen, er hat ja diese objektive Hummerhierarchie, er sagt, du bist glücklicher, mehr Dopamin, je höher du in dieser Hierarchie stehst, aber die Aufgabe von Frauen ist, sich einfach einen dicken Hummer zu holen. Ja. Aber selbst nicht in dieser Hierarchie teilzunehmen. Und es geht dann noch weiter, er gibt den Frauen ja auch noch... Aufgabe. Also... Das ist das, was immer bei rauskommt. Das ist das Endresultat. Also nicht immer, aber in den meisten Fällen kommt das halt eben nun mal dabei raus. Und das ist meistens auch wieder eine Feststellung, die die Herrschaften hier halt für den Auftrag dann irgendwie achten. Mit Schuld an der sozialen Ungleichheit, weil die selbst auch die reicheren Frauen holen sich dann noch reicheren und dadurch würde die ökonomische Ungleichheit größer werden. Das schreibt er auch an einer Stelle. Das findet er irgendwie lustig, so als ob das nicht stimmen würde. Als ob das nicht auch wieder empirisch beobachtbare Sachen sind. Also ich meine, Frauen haben mehr Kaufkraft als Männer, obwohl es diesen viel zitierten Pay Gap gibt. Eben, also. Also wo kommt denn das Geld dann her, was die dann mehr haben, wofür sie nicht im Buckel krumm machen mussten? Hä? Wo kam das her? Ich glaube, jetzt ist der Ewe gerade rausgecuttet. So, da sind wir wieder. Der Ewe war kurz weg. Da sind wir wieder. Getidos vom Mars. Vom Heiko. Also das damit würde er ja empfehlen, dass Frauen falsche Ehen schließen oder taktische Ehen schließen, wird die Ungleichheit in der Gesellschaft größer. Also, aber dann sagt er ja quasi, Frauen begebt euch in Abhängigkeit, um glücklicher zu werden. Das ist ja dann doch schon dieser Eva-Hermann-Ansatz. Mutter erzieht die Kinder, Vater holt das Geld und damit sind alle glücklich. Ja, die Sache ist, er beschreibt ganz klar, dass er das gut findet, wenn Frauen das machen. Zum anderen, bei dem Hummerprinzip lässt er offen, ob damit jetzt Frauen oder Männer gemeint sind. Ja, und das mit der Abhängigkeit, also das sehe ich auch nicht so stark getrennt. Also nur weil die Frauen dann später irgendwie eher in Teilzeit arbeiten oder so, heißt das ja nicht, dass die dann abhängig sind. Schon gar nicht in unserer Gesellschaft im Moment, so wie Unterhaltsansprüche und solche Dinge halt eben hier geregelt sind, wo man sich dann auch dem Mann entledigen kann und dann immer noch nicht abhängig ist, obwohl man nicht so viel arbeiten braucht. Aber das ist auch so eine Struktur, die man irgendwie nicht hinterfragen braucht dann. sind. Ob da nur Männer mit gemeint sind oder auch Frauen. Aber würden die Frauen dieses Hummer-Prinzip anwenden, wäre es ja nur sinnvoll, sich eben nicht zurückzuziehen in den Schoß der Familie zu gehen. Ich glaube, wichtig bei dem Hummer-Prinzip ist mal festzuhalten, dass er damit spezifisch aber eine Kompetenzhierarchie meint. Ja. Nicht Stärke oder ja. Kampf, es geht um eine Kompetenzhierarchie. Also der beste Comedian ist dann auch auf Platz Nummer 1, obwohl er jetzt vielleicht nicht der Stärkste ist im biologischen Sinne. Aber wie gesagt, er hat das Gefühl, er reserviert das sozusagen. Weißt du, die haben jetzt 55 Minuten gebraucht, um dann vom Hummer auf Kompetenzhierarchie zu kommen. Ich würde gerne wissen, was die Rocket Beans verdienen. Die Weltraumaffen verdienen nichts, wir nehmen kein Geld ein. Ich hätte gerne 20% eurer Einnahmen, weil der Kapitalismus macht alles ungerecht und ich hätte auch gern von dem Herrn im Anzug 20% der Einnahmen. Das ist dann die Podcast-Solidarität und das verteilen wir jetzt mal um und dann ist passt es doch, oder? Dann ja. Ist es jetzt endlich mal fair und wir sind nicht mehr unterdrückt, wir sind nicht mehr auf dem Weg in den Faschismus und jetzt können wir endlich uns von den Feindbildern entledigen und wenn dann der Scheck kommt, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung und ich spreche eure Phrasen manchmal nach. Der Weltraum ist auch in Ordnung. Ja, weißt du? Ich bin noch mal gespannt, ob sie unser Video nachher mit einem Copyright-Claim versehen und dann auch Werbung runterschalten. Das wäre auf jeden Fall ein Alpha-Move. Ja, sehr Alpha. Also da streckt ihr dann eure Hummerkrallen ganz hoch in die Luft, liebe Rocket Beans. Falls sagen, nur für Männer, weil er ist ja antifeministisch und er muss dann irgendwie erklären, naja gut, es gibt manche Felder, in denen Frauen nicht so oft Karriere machen und in denen hauptsächlich Männer die Macht haben und da kann er sich dann so ein bisschen hintenrum rausgehen und sagen, ja, aber die Frauen sind doch total klug, wenn sie nicht irgendwie Hollywood-Produzent werden möchten oder so, sondern zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern. Aber werden möchten, entscheid das mal, ich werde jetzt Hollywood-Produzent und dann natürlich auch so nebenbei, neben Familie und allem anderen, wo man auch noch Bock drauf hat. Ja. Auf der anderen Seite definiert er menschliches Glück als Position in der Hierarchie. Also das habe ich nicht ganz verstanden, wie er das zusammenbringen möchte. Und es bleibt, glaube ich, auch unaufgeklärt. Ja. Und das ist, denke ich, was man immer wieder bei ihm finden kann, dass er sowas hinstellt. Und ja, und jetzt haben wir so ein Ding, wo ich auch immer häufiger darauf hinweise, so dieses Teil, dass man dann irgendwie hin und wieder dann so tut, als würde man nicht verstehen, wie das irgendwie ist oder dann irgendwie mal halt eben irgendwelche Metaphern dann benutzen und dann aber von anderen Leuten wieder einfordern, dass sie halt eben alles irgendwie in wortwörtlich so meinen und so sagen und komplett ausformulieren. Ja. Wo wir dann auch wieder bei dem deutlich Ausdrücken von Peterson wären. 10. Regel. Und dann belassen wir es erstmal dabei. Ja, aber er beschreibt es halt. Ne? Also das hast du jetzt auch schon oft angesprochen. Er ist ja Psychologe und Statistiker und kennt sich da gut aus und mit Persönlichkeitstests und analysiert genau, wie das alles ist, bleibt dann aber da stehen und sagt, jetzt überlege ich mir Gründe, warum das gut so ist, ohne zu hinterfragen, so muss das denn wirklich alles so sein? Gibt es denn dafür... Ja, tut er denn das? Überlegt er sich denn, warum das gut ist? Nein, macht er nicht. Also er macht es wertfrei. Er versucht dir nur zu erklären, dass es bestimmte Kernfakten gibt, mit denen es wesentlich einfacher ist, die Realität zu interpretieren. Man muss sich da nicht überlegen, das ist unfair oder ungerecht, sondern das hat einen evolutionär-psychologischen Hintergrund. So ist halt einfach die Welt. Es gibt überall Abweichler. Ich werde schon meinen Deckel finden. Die Welt ist in Ordnung, so wie sie ist. Oder aber... Man kann da irgendwie überall eine Wertung sehen und eine Konstruktion und eine böse Absicht, was dann so die Gegner von Peterson werden und der Peterson sagt so, ja, guck mal hier, das hat Wissenschaft über Hierarchien der Kompetenz herausgefunden, ohne das positiv oder negativ zu bewerten, sondern einfach nur das ist Hierarchie, das ist in deiner Neurochemie drin, du kannst dich gar nicht dagegen wehren, selbst wenn du es wollen würdest, so, also wie die Heuristiken, oder? Also, neben den biologischen Gründen auch kulturelle Gründungen für all das und er versucht dann eher zu argumentieren, warum es gut so ist, so wie es ist und findet dafür natürlich dann auch... Ich würde eher sagen, er sagt nicht, es ist gut so, wie es ist, sondern er sagt eher, es entwickelt sich in eine schlechte Richtung. So ist, glaube ich, eher sein Herz. Ja, wenn diese Konstanten, wenn damit gebrochen wird, also das machen jetzt zum Beispiel dann die Postmodernen, die Linken oder was weiß ich, die eine andere Gesellschaft wollen. Also das findet er immer schlimm. Er will ja, dass der Status quo aufrechterhalten wird, dass er so... Ja, zu diesen Feststellungen dann irgendwie sozusagen so, das kann auch alles ganz anders sein, das ist ja auch ein Problem. Das ist ja auch ein Problem, weil es kann eben nicht einfach alles ganz anders sein. Ne? Das ist ja das zentrale Ding halt eben. Die Leute, die dann sagen, so, das kann auch alles ganz anders sein, sind die, die ihm dann gegenüberstehen und ihn anbrüllen. Und irgendwie sagen so, du musst hier meine Pronomen benutzen oder so. Ansonsten willst du irgendwie nicht, dass ich existiere oder irgendwelchen Kram. Eben. er sozusagen seine Daten hat und sagen kann, so ist es und jetzt erkläre ich euch nochmal, wie du sagst, warum es so ist. Und er findet es schwierig oder schlimm, wenn Kritik daran geäußert wird und man in irgendeiner Weise Gesellschaft verändern will, weil es geht nur darum, räum erstmal dein Zimmer auf und lass die Kinder mal individualistisch sein, Skateboard spielen und so, aber versuche nie sozusagen das Ganze, den Rahmen zu verschieben, zu verändern, den Rahmen aufzubrechen. Und damit ist er natürlich ein konservativer Denker, dem er sagt, das, was ist, soll so bleiben und ich erkläre euch, warum das auch gut ist, wenn das so bleibt. Und es geht ja so weit, dass er vorwirft, Universitäten, Akademiker zu beschäftigen, die Studenten darin unterrichten, Kritik zu üben. Denn warum denn, also das Kritik ist bei ihm etwas Gefährliches, das irgendwie zersetzend ist, die Ordnung zersetzend ist. Und deswegen kann man natürlich... Ja, es geht halt nicht nur um Kritik. Es geht um diese Umwälzung. Und das gibt ja genug Leute, die das fordern. Halt eben natürlich geboren aus dieser Kritik heraus, ja. Aber ja, tut mir leid. Ich meine, klar, prinzipiell, die können halt alle ihre Bücher schreiben, so. Das ist natürlich auch in Ordnung und das muss ja auch in Ordnung sein. Und gerade wenn man sich für freie Rede und so, dass die Sachen irgendwie geprüft werden, einsetzt, dann muss man sich auch dafür einsetzen, dass das halt eben so passiert. Aber diese Feststellung, auch an dieser Stelle halt wieder eine Feststellung, dass dann da Leute sind, die dann halt eben rumbrüllen und irgendwie alles umschmeißen wollen, weil sie halt irgendwie der Meinung sind, dass das irgendwie das Schweinesystem halt eben komplett geändert werden muss, damit wir irgendwie alle atmen können oder so und nicht in Totalitarismus verfallen, aber auf der anderen Seite halt diese Vorstellung, dass es immer das Einfachste wäre, wenn sich einfach die Gesellschaft ändert, wo man dann aber halt sagen kann, nee, das Einfachste ist, wenn du dich veränderst. Oder zumindest versuchst, dich zu verändern. Und das muss auch nicht halt irgendwie Konformismus oder irgendwie sowas sein. Es geht halt in diesem Fall dann, wie er in diesem Buch da steht, um räum dein Zimmer auf, also bring dein Leben in Ordnung. Und bevor du halt eben losrennst und irgendwie meinst, du kannst, wie er das ja an anderer Stelle auf jeden Fall auch sagt, irgendwie Hochfinanz, hier irgendwie irgendwie den Bankern halt eben erzählen, was sie machen müssen, so wie das irgendwie laufen muss, weil dazu bist du halt nicht in der Lage. Du meinst vielleicht irgendwie, jetzt die ganze Welt verstanden, aber im Endeffekt musst du erstmal klein anfangen. Ja, wortwörtlich. Du musst klein anfangen und dein eigenes Haus in perfekte Ordnung bringen. Also natürlich, ich will da nicht so weit gehen wie diese Kritiker, aber man kann verstehen, dass er manchmal in eine faschistische Nähe gerückt wird, weil das ist ja auch, wenn wir uns dann erinnern, bei Goebbels, der Kunstbetrachtererlass, sagte ja auch, dass also Kritik etwas Jüdisches sei, ja, so wurde das da beschrieben, das sei etwas, was die Gesellschaft zersetzt und deswegen brauchen wir keine Kritik. Und das ist auch etwas, was er immer an kritischen... deswegen wird er in die Nähe von Nazis gerückt und vom Faschismus. Die Nazis haben IQ-Tests abgelehnt, weil man da drin einen jüdischen Versuch gesehen hat, die Arischen mit ihrer anderen Logik, mit ihrer Polylogik, halt eins auszuwischen. Polylogik gibt's nicht. Polylogik gibt's aber im Marxismus. Verschiedene Logiken der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen oder, was es auch gibt, ist Polylogik auf der rechten Seite, Logiken der verschiedenen Rassen. Das gibt's. Aber sozusagen das als Standard zu nehmen, was der Faschismus dazu sagt, ich komme da einfach nicht fit, so, weißt du, die Polylogik wird von der marxistischen Schule vertreten, wird von dem, was er sagt, vertreten, dass der Kapitalismus den Rassismus erzeugt und den Frauenhass, weißt du, da wird Polylogik vertreten, das wird auch von den Nazis vertreten, also weißt du, was ich meine, so, es ist so, ja, so, du sagst so, das haben die Nazis getan, ja, du hast doch selber Nazi-Kram am Stecken, so, ja. Ja, und ich meine, wenn es nur alleine, also auch hier wieder dieser Begriff Kritik, der greift halt zu kurz, also es ist ja nicht so, dass diese Leute einfach ihre Bücher schreiben und dann unterhält man sich darüber, sondern, na, wenn da halt irgendwie dann drinsteht, halt eben diese Sachen, die ich als Verschwörungstheorie bezeichnen würde, die Herrschaften aber normal finden im Vergleich zu dem, was Peterson da irgendwie sagt, dass man dann irgendwie, dass das alles irgendwie in Faschismus führt und so, und dann gibt es halt genug Leute, die dann natürlich das nicht wollen und dann da irgendwie dann Handlungsbedarf sehen. Und genauso mit dieser Geschlechterdebatte, wenn du das halt eben so weit auflädst, und das wird ja auch in Deutschland zu Genüge von politischen Parteien getan, dass man das mit Rechtsextremismus quasi gleichsetzt, Ablehnung von Genderkram. Und ja, also dann hast du halt diese Brille dann auf, dass du dann irgendwie meinst, dass du das mit allen Mitteln irgendwie verhindern musst. Und da gibt es dann halt so Leute. Und das ist ein Problem. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Das, jetzt das bist du schon einfach Kritiker. Nur diese Kritik. Ne? Ich meine, das war ja genau auch dieses Ding mit Sally, ne? In seinem Video von wegen so, es heißt einfach nur Dinge hinterfragen. Ja. Nein, heißt es nicht. In dem Fall ist es Marxismus und ein verwaschener Marxismus, der mitkommt, der oftmals als Freudomarxismus mit herkommt oder als Marxismus, der auf die Kultur angewendet wird, wie in der Kulturindustrie, in der Idee, die Frankfurter Schule hervorgebracht hat. Also es heißt nicht einfach nur kritisch, sondern es ist kritisch in Anführungszeichen. So, das ist wie, wenn ich sag, keine Ahnung. Das ist halt der erste Schritt. Ne? Das ist halt der erste Schritt. Und ich bin natürlich nicht einer von den Leuten, die sagt so, wenn das der erste Schritt ist, darf man den erst gar nicht gehen oder so. Irgendwelche Gedanken darf man sich immer machen. Und deswegen würde ich auch jedem irgendwie widersprechen, der jetzt sagt, irgendwie die Bücher von denen darf man nicht mehr lesen oder so, weil irgendwelche Leute Unfug mitmachen oder so. Nee, ich habe den Kram hier bei mir auch im Schrank stehen teilweise. Und ich glaube auch nicht, dass es gefährlich ist, da reinzugucken. Was halt nur gefährlich ist, ist, wenn wir den Leuten Geld dafür geben, dass sie irgendwie dann ihren Aktivismus da irgendwie dann treiben können, den sie daraus herleiten, an irgendwelchen Universitäten. Und das würde ich halt eben auch ganz stark in Frage stellen, ob das wirklich Not tut. Ja, wortwörtlich. Also da habe ich ja auch das Buch von dem Kellner, also der Politics of Total Liberation, wo er halt auch wortwörtlich dafür argumentiert, dass er einen Aktivismus haben möchte, der mit Militias und Terroranschlägen vonstatten geht. Da hat er ein Buch darüber geschrieben, dass der Kapitalismus schlecht ist, und weil er die Natur ausbeutet und dass der Imperialismus und Kolonialismus nur deswegen funktioniert hat, weil wir keine Perspektive von den Tieren einnehmen und dass wir ein globales kapitalistisches Gulag haben. Und dieser Kram ist in einem Journal erschienen, was speziell auch für Aktivisten ist, die halt an der Uni rumgammeln und dann so einen Kram schreiben. Also kannst du auch in die Quellen packen. Es ist eine Tweet-Chain mit vielen Zitaten, die echt durchgeknallt sind. Also, aber ja, du hast echt krasse Leute, die da irgendwelchen Journalen Kram veröffentlichen dürfen, wo du echt sagst, so, das ist wortwörtlich ein Ökoterrorist. So, wortwörtlich. So. Aber ja. Und ein Ökomarxist. Einen kritischen Philosophen wiederum kritisiert. Und das geht dann aber es geht auch immer nur die den Status quo kritisieren. Weil wenn jemand jetzt das Sowjetsystem kritisiert, ist das natürlich gut. Also das ist verrückt, aber ich würde noch gerne einen Aspekt aufgreifen, den ich wirklich wahnsinnig finde oder auch in gewisser Weise witzig. Weil er fordert ja eigentlich, dass es so, also diesen Individualismus soll so weit gehen, dass man ein heroischer Mensch wird. Ich glaube, diese Sehnsucht ist grundsätzlich nicht ganz falsch, dass er sagt, so kommt mal in die Pötte, jetzt nicht nur auf dieser Mitleidstour, nicht nur rumjammern. Ich glaube, es gibt schon eine gewisse Lethargie in der Gesellschaft immer wieder. Und ich glaube, dass die sicherlich auch bei moralisch sich auf der richtigen Seite stehenden Wähnenden ganz stark da ist, dass man so sagt, ja, wir können uns ja ausruhen, wir wissen ja schon alles und wir haben recht. Und ja, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, weil da hast du halt diese ganzen Aktivisten, die halt eben meinen, man könnte sich nie ausruhen, weil der Faschismus hinter jeder Doctor Who-Folge irgendwie lauert oder was weiß ich nicht wo. Ne? Also, dass die Leute meinen, sie könnten sich ausruhen, das wäre meines Erachtens noch schön, wenn das wirklich so wäre, jetzt für irgendwelche Aktivisten. Ich habe halt eher das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, sie könnten sich nicht ausruhen. Sie müssten immer Dampf machen, weil es ansonsten ja alles im Bach runtergeht. Und dieses Heroische ist, also ich verstehe das halt eben auch wieder so aus dieser Alkoholiker-Sicht, deswegen halt auch zu dem. Und er ist jemand, der sozusagen sagt, so jetzt anpacken und heroisch werden. Ich kann dieser Subjektposition insofern was anbinden und auch diesem Individualismus, dass man sagen muss, wir sind ja tatsächlich in einer Zeit, wo wir zum Beispiel durch die Digitalisierung immer mehr auch Opfer von Überwachung werden, von Reglementierung, auch von Manipulation durch Algorithmen oder sonst irgendwas. Insofern kann ein starkes Subjekt auch sehr wichtig sein, um gegen einen Konformismus, der zum Beispiel durch einen neuen autoritären Kapitalismus, wie jetzt zum Beispiel in China vorherrscht und vielleicht auch... Ja. Ein autoritärer Kapitalismus, der sich nach dem marxistischen Umsturz entwickelt hat, wenn man festgestellt hat, ob die Katze jetzt schwarz oder weiß ist, es ist wichtig, dass sie Mäuse fängt. Aber man hat damals hat man das versucht umzusetzen, was Marx in die Welt gerotzt hat. So, das wollte man umsetzen, aber das passt ja bei ihm geistig nicht zusammen, so, weil Gründe. So. Hier hinkommen könnte, dass da wir Subjekte haben, die dem Widerstand leisten können. Im Prinzip die ganzen Genrefilme der 70er Jahre handeln davon. Nur, wenn er ein heroisches Subjekt einfordert und dann sich auf Helden bezieht, aus Mythen und so weiter, wenn er sich auf Nietzsche bezieht, dann muss ich sagen, naja, also so ein wahrer Held, wie er den da beschreibt, der lässt sich doch nicht von irgendeinem Psychofritzen zwölf Reden an die Hand geben. Also, ja, das warte. Das ist, glaube ich. Da, ja, okay, mach du. Nietzsche spricht davon, dass es den Übermenschen gibt. Kreative Genies, wie jetzt zum Beispiel Mozart. Dann hast du auch noch einen Übermenschen, der mit einem Lebensprojekt, das auf den Langzeiteffekt abzielt, mit dem Auge für die Jahrhunderte an einem Projekt arbeitet. Und diese beiden Menschen sind Übermenschen. Und dann hast du die Herdenmenschen, die aus dem letzten Mann bestehen, der mittelmäßig ist und einfach nur Durchschnitt ist und sich einfach vom Leben treiben lässt, und dem Sklaven, der gefüllt ist mit Ressentiment. Und er möchte die Herdenmentalität, die invertiert die natürlichen Werte des Lebens. Und die Herdenmenschen sehen die Übermenschen als böse an, wo man dann, ja, diese Linke, wo immer der Bessere unterdrückt, der Goethe unterdrückt und so. Und die Sirenenverlockung für die Herdenmoralität, dass man sie freisetze von dem, was sie unterdrückt. Nicht nach kleinem Gewicht, sondern nach starken Schultern, sollt ihr fragen. Und da finde ich es interessant, dass man in diesem Kontext sagt, ja, das sind ja keine Übermenschen. Ja, aber zu wem spricht er denn? Vielleicht zu den Menschen mit der Herdenmentalität, die durchschnittlich sind? Vielleicht spricht er zu denen und zu den Menschen, die Ressentiment schüren? Vielleicht spricht er zu denen auch? Vielleicht passt es wie die Faust aufs Auge, und vielleicht sollte man, wenn man Nietzsche zitiert, auch mal Nietzsche einfach nur gelesen haben und genau wissen, worum es dort geht, weil es passt wie die Faust aufs Auge. Meine Güte! Ja, gut. So kann man es natürlich auch sehen. Ich hatte jetzt eigentlich eher bei diesem Heroischen, habe ich dann halt eben dieses Bild irgendwie vor Augen, wo Jordan Peterson besoffen irgendwo im kanadischen Hinterland da irgendwie lebt und halt eben sein Leben in den Griff bekommt. Und ja, unter diesem Gesichtspunkt ist dann halt das Leben in den Griff bekommen auch ein ziemlich heroischer Akt. Ich meine, wie viele Leute schaffen den Absprung da nicht? Oder schaffen wir dann erst, wenn sie schon dann richtig abgestürzt sind? Also das ist so ein bisschen wie, ich lass mal ein Video produzieren, Bodentouren mit Rainer Kallmund. Ja, also das kann nicht sein. Und das, finde ich halt, zeigt in gewisser Weise auch das Kleinbürgerliche, was ich jetzt nicht im ökonomischen Sinne meine, sondern was den Horizont anbelangt. Das ist in gewisser Weise auch so unglaublich klein. Hier fordert einer ein heroisches Subjekt ein, bezieht sich auf Nietzsche und kommt dann bei Regeln raus, streichelt die Katze. Hm. Also da muss man dann einfach sagen, das ist schon eine unglaubliche Kleinheit, und dafür zieht er dann immer Geistesgrößen heran. Das, finde ich, ist auch ein ungeheurer Widerspruch, der da bei ihm vorherrscht. Ja, vielleicht definiert er heldenhaft irgendwie anders. Er hat ja auch immer so viele kleine Momente irgendwie. Er sagt ja, das Leben ist generell unerträglich und das Leben ist voller Schmerz und Scheitern und allein überhaupt den Status. Ja, streichel eine Katze. In dem Kapitel redet er davon, wie seine Tochter dabei ist, in eine Depression zu verfallen und starke Medikamente braucht, weil sie jahrelang nicht laufen kann, weil man ihr die Hüfte austauschen muss. Und während der Sohn sich um die Tochter mitkümmert und deswegen in seiner Jugendzeit keine Freunde haben kann, weil er sich rührend um seine Schwester kümmert. Und er redet davon, dass wenn man die ganze Zeit ins Krankenhaus gehen muss und Medikamente bekommt, von denen man nicht mehr richtig aufwacht, weil man die ganze Zeit benebelt ist, weil man die braucht wegen den starken Schmerzen, dass wenn man in solchen Momenten nicht klarkommt mit dem Leben, weil es zu schwer ist, weil zu viel Last auf den Schultern eines Menschen liegt, dass man in solchen Momenten eine Katze streicheln soll. Und das ist jetzt der furchtbare Tipp, den er gibt. Das ist klasse Kritik, echt gut, echt gut. Ist intellektuell. Also das ist genauso, wie wenn ich jetzt ein Video mache mit Rainer Keim und der Bodentouren, würde ich sagen. Ja, richtig gut. Gewaltiger als das Schicksal ist der Mensch, der es trägt. Verdammte Scheiße. Streichel die Katze oder den Hund. Ich bin ja ein Hundemensch. Status quo zu behalten, erfordert schon enorme Energie und allein sein Zimmer überhaupt aufzuräumen, ist für viele schon sehr anstrengend. Und die Erfolgsgeschichten, die er auch schildert, sind Leute, die einfach nur ihr Leben halbwegs in den Griff bekommen und jetzt eben nicht mehr den ganzen Tag vorm Computer sitzen, sondern jetzt irgendwas machen. Und er erzählt ja immer, wie unglaublich viele Leute zu ihm kommen und sagen, jetzt geht es ihnen viel besser nach diesem Buch und all das. Deswegen glaube ich, ist da auch viel so grundsätzliche Dinge einfach lösen. Ich weiß nicht, ob diese Leute das auch geschafft hätten ohne dieses Buch oder ob da das Buch wirklich was helfen kann auf dieser oberflächlichen Ebene. Bin ich mir nicht sicher, aber hier und da hat er schon Erfolg. Aber ich sehe auch diese konservative Haltung sehr kritisch. Und ich finde, hier und da hat er halt auch da muss man eben auch genau hingucken. Er hat zum Beispiel als dieser Amoklauf von diesem einen Incel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der ist mit dem Auto, hat er Leute überfahren aus diesem Involuntary Celibate-Szene, ne? Also diese misogynen Männer, die behaupten, ich kriege keine Frau ab, daran sind Frauen schuld. Und auch da hat er ein Statement gemacht, dass man dem gegenüber darauf reagieren können, indem Monogamie wieder hochgehalten wird. Eben dadurch, dass man dafür sorgt, dass jeder Mann seine Frau bekommt und dadurch eben in geregelte Bahnen gelenkt wird. Und sozusagen auch da ist es merkwürdig, in welche Bahn seine Vorstellung dann plötzlich da geleitet wird und man sich denkt, was zur Hölle meint er denn damit jetzt? Also, dass dieser offensichtliche misogyne frauenhassende Typ Leute umbringt, um dann zu sagen, ja, aber das liegt daran, dass ihr die Scheidungsgesetze so gemacht habe und so viele Geschlechtspartner habe und so. Das wird dann schon sehr merkwürdig irgendwie. Also es ist sehr schwer, ihn zu fassen und ich glaube, wir haben jetzt auch nicht alles angesprochen. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding halt eben. Ne? Also zum einen irgendwie Incel-Bewegung oder wie das irgendwie hieß. Ja, kein Plan. Also gibt vielleicht irgendwie 3-4 Foren oder so und es gab jetzt irgendwie Elliot Rodger und diesen anderen Typen, der ja auch eigentlich damit Selbstmord begehen wollte, wenn ich das richtig verstehe, weil der hatte ja quasi irgendwie so eine, also keine richtige Waffe irgendwie dabei, aber hat dann irgendwie die Polizei bedroht und man kann eigentlich davon ausgehen, dass er halt erschossen werden wollte von den Polizisten dann halt. Also Suicide by Cop, wie das dann immer heißt. Und ja, also das sind also auch nicht so viele Fälle, wie man irgendwie, also ich meine, es ist eigentlich richtig wenig, ne, irgendwie so Leute, die da irgendwie umbringen, gemessen an den Zahlen, irgendwie wie viele wie viele Männer es halt gibt, die in ihrem Leben keine Kinder kriegen. Also kann man davon ausgehen, dass es da noch viel, viel mehr Leute irgendwie gibt, die einfach halt so in den Tag hineinleben und da nicht sich irgendwelche Foren durchlesen oder irgendwie so ein Weltbild irgendwie haben, wie schlimm die Frauen sind oder irgend so ein Zeug. Und ja, keine Ahnung, das mit diesen Enforced Monogamy ist halt auch so ein Ding, das war ja so ein Begriff, der die New York Times hat ihm das irgendwie vorgeworfen, dass er sich da irgendwie für eingesetzt hat und wenn man auf der New York Times Webseite gesucht hat, dann gab es da mehrere Artikel, wo dieser Begriff drin vorkam und das in den meisten Fällen war das halt im positiven Zusammenhang und man hat in irgendwelchen Gesellschaften, wo es richtig viel Ehe gibt, also dieses Beispiel mit den Scheidungsgesetzen ist ja ein Quatschbeispiel, aber wo es halt viel Ehe gibt und halt eben irgendwelche Leute dann da halt mit viel Ressourcen dann irgendwie mit 3-4 Frauen dann haben dürfen und andere dann halt also noch weniger oder noch mehr andere dann halt noch weniger Frauen zur Verfügung stehen haben als Partner, da ist das halt auch schon ein Problem. Ne? Es ist nicht so, als wäre das jetzt alles irgendwie, ja, so wie kommt denn das irgendwie her? Das kann man meistens noch nicht auf die westliche Welt übertragen. Peterson hat sich auch, glaube ich, von diesem, was man machen könnte, so ein bisschen distanziert. Aber das ist halt das Erste, was ihm da irgendwie so eingefallen ist, dass das irgendwie ein Aspekt ist, über den man sich Gedanken machen muss, generell. Also in den westlichen Gesellschaften ist das halt sicherlich viel weniger der Fall, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Aber es ist ja auch nicht so, dass solche Vorstellungen sich nicht auch irgendwie ändern können. Ne? Also. Ja. Es ist ja auch geopolitisch so, dass einfach Länder, in denen viel Ehen existieren, dass sie eine wesentlich höhere Gefahr für einen drohenden Bürgerkrieg haben. Also es ist, ja, geopolitischen Kreisen ist das eine Standardinfo, die du mit einbeziehen tust, wenn du ein Land analysieren willst. Also Ja, jetzt haben wir 2 Stunden voll. Wollen wir in 2 Abend machen? Oder wollen wir den Rest auch noch gucken? Warte, ich hatte mir noch eine Notiz gemacht. Irgendwas Doofes sagen die doch, glaube ich, am Ende noch. Okay, also machen wir weiter. Gesprochen, was drin ist. Es gibt da wahnsinnig viele Facetten. Es ist sehr interessant, es ist immer blöd. Man redet ja über jemanden. Und weshalb ich auch die Interviews ganz gut finde, ist, weil er führt ja dann Gespräche mit auch klugen Köpfen, die auch natürlich ihn auch hinterfragen. Und er hat natürlich schon auch immer eine Antwort auf alles. Ich überlege gerade, ob man nicht mal versucht, ihn hierher zu holen. Und ich möchte ihn dann hier mit an den Tisch haben. Soweit ich weiß, nimmt der gute Mann $10.000 irgendwie pro Auftritt in irgendwelchen Podcasts oder so. Also viel Erfolg. Nochmal kommen, wenn ich das schaffe. Können wir machen. Er hat tatsächlich auch, er hat immer gesagt, ja, dass die Marxisten nicht mit ihm reden würden, nicht mit ihm diskutieren wollen. Und es gibt einige YouTube-Kanäle von bekannten marxistischen Theoretikern, die immer wieder ihn versuchen einzuladen zu Interviews. Kennst du irgendwelche YouTube-Kanäle von bekannten marxistischen Theoretikern, Abel? Weil ich kenne eigentlich nur keinen. Ich glaube, der Kack Philosophy ist so ein Stückchen dann. Der macht doch auch Filmanalyse mit Marxismus. Und ich habe noch mal zwei oder so. Ich guck auch immer Feindpropaganda. Was? Ich meine andere Sachen wie aus meiner eigenen Blase. Aber das nimmt dann immer ab. Ja? Aber gut, wir sind ja kein marxistischer. Ich meine, er ist mittlerweile auch sehr groß und so, aber ich weiß nicht, ob er sich seine Gesprächspartner so offen sucht, wie man das vielleicht weiß. Ich weiß nicht, aber man kann es ja versuchen. Weiß ich, sagt er nein, ja, und das finde ich bemerkenswert. Ich glaube, diese Diskursoffenheit ist in gewisser Weise eine scheinbare, weil es eben diese Diskussion dann doch nicht gibt. Also es ist natürlich für so einen Professor, der tatsächlich ein immenses Wissen hat, auch eine immense Erfahrung als Therapeut, einfach, wenn da irgendwie eine studentische Gruppe auf ihn losrennt mit einer Videokamera. Ja, Moment, aber er war bei Russell Brand im Podcast, also dem wirklich, glaube ich, der Letzte, wo man sagen würde, der... Gut, aber ob der jetzt Marx gelesen hat, weiß man auch nicht. Nee, aber also auch Joe Rogan würde ich jetzt nicht unbedingt in die Alt-Right-Ecke stellen. Also er geht jetzt nicht nur in zu Fox News. Nein, er geht schon auch, er stellt sich schon auch den, ich meine, das Internet ist voll mit Interviews von ihm, die 2 Stunden oder länger gehen mit Gruppen von Transgender-Leuten, mit Feministen, mit Journalisten, mit was auch immer. Also deshalb fände ich es interessant. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, er hat das Buch jetzt in Deutschland, vielleicht kann man über den Verlag an ihn rankommen. Ich weiß es nicht. Letztendlich gucken das ja auch ein paar tausend Leute und ich glaube, das ihr müsst mir nur versprechen, dass ihr nochmal kommt. Weil ich glaube nur, dass er die großen Theoretiker scheut. Und das macht er auch sehr bewusst. Denn es gibt ja auch zum Beispiel auf der linken Seite sehr viele, die zum Beispiel die Gender-Theorie kritisieren. Also es gibt ein ganz tolles Buch, also vielleicht muss man auch mal was sagen, was es außer diesem noch gibt. Ja, zum Beispiel die potente Frau. Auf der linken Seite viele Menschen, die Gender-Theorie kritisieren, weil nicht die gesamte Linke geistig behindert ist. Ja, das wissen wir auch. Nein, ja, das ist böse gesagt. Ich weiß, Am Anfang hat er sich ja auch auf die Camille Paglia bezogen, aber die hat er dann da irgendwie dann... Also er hat zumindest gesagt, dass sie rechts halt Zuspruch kriegt oder so, oder da irgendwie dann eher halt irgendwie hofiert wird oder so. Und was ich bei der Camille Paglia eigentlich auch am interessantesten finde, wo er gar nicht drauf eingegangen ist, ist, dass sie halt in den Sachen, die sie geschrieben hat, ganz viel auch immer gerade, was dieses Ganze mit der Vergewaltigung und so angeht, dass sie ja immer der Meinung war, dass halt mit dieser Freiheit, die die Frauen brauchen, haben sollen, natürlich auch mehr Risiken dann verbunden sind. Und dass man nicht sich einfach hinstellen kann und sagen kann, so, ja, die Gesellschaft muss jetzt aber irgendwie so werden, dass man alles machen kann, alle Freiheiten hat, aber halt eben kein Risiko mehr, weil das wird einfach nicht gehen. Und das ist auch wieder einer der Punkte, wo Camille Paglia dann eine Feststellung meines Erachtens nach macht, sie in die Welt guckt und was sieht. Und ich würde sagen, was ziemlich offensichtlich ist, nämlich, dass es halt eben diese schlechten Menschen halt nun mal gibt, die da zu solchen Dingen in der Lage sind. Und ja, deswegen ist es halt ein Trade-off. Und das ist ja in anderen Sachen auch so, aber in anderen Sachen wird das dann eher noch in Kauf genommen, aber bei Frauenfreiheit wird es dann nicht in Kauf genommen. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo dieser ganze Komplex von das ist ja alles nur konstruiert und so weiter und so fort und tralala und dann halt eben wieder zum Tragen kommt, der dann irgendwie sagt so, nee, das ist zwar jetzt so, aber es könnte auch komplett anders sein. Und nee, tut mir leid. Das werden wahrscheinlich Probleme sein, mit denen wir uns immer rumschlagen müssen. Apropos Probleme, mit denen wir uns immer rumschlagen müssen. Ich habe gerade noch ein Peterson-Zitat gefunden aus dem GQ. Diesem Magazin, da wurde er neulich interviewt und that's absurd, absurd Marxist proposition to that hierarchical structures are a secondary consequence of Western civilization and free market economics, which is a preposterous perspective as you can get. Hierarchies are a third of a billion years old. You can't blame them on Western capitalism, on the West, capitalism or man. And we are wired for hierarchical perception in ways you can't even imagine. Yeah. So what you're saying, nein, da hat er es nochmal rausgehauen, dass es halt einfach revolutionär die Kompetenzhierarchie in uns drin ist und dass es nichts mit dem Westen zu tun hat. Und er hat ja auch gesagt, dass der Kapitalismus zu Rassismus führt. Ja. Wow. Frau von Svenja Flasspöhler, die sich, die mehr auf eine Geschlechterdifferenz eingeht, aber das nicht irgendwie essentialistisch begründet, sondern anders darlegt. Oder es gibt jemand wie den Wiener Philosophen Robert Faller, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Erwachsenensprache. Der saß im Flugzeug und wollte einen Film von Michael Haneke sehen, Amour, und bekam dann vorher so eine Triggerwarnung, Achtung, Film für Erwachsene. Und er dachte, ja klar, ist ein Michael Haneke Film, ich bin erwachsen, warum muss man mich warnen? Und der eben sagt, wie sozusagen diese Sprachsensibilität dafür sorgt, dass wir die ganze Zeit dafür reden, ob wir mehr mit Binnen-I arbeiten oder mehr mit Unterstrich, aber dann eben vergessen, was eigentlich in der Gesellschaft vorkommt. Erwachsenensprache von einem linken Theoretiker. Also sowas gibt es ja. Oder es gibt eben die Bücher von Slavoj Žižek. Oder man muss ja auch mal sehen, Feminismus war ja auch immer verknüpft. Das ist, manchmal geht das so ein bisschen im Twitter-Feminismus, wie ich den manchmal mir erlaube zu nennen, unter. Feminismus war auch mal der Traum davon, ob sozusagen eine ganz andere Möglichkeit bestehen würde, über Dinge Auskunft zu geben, etwas zu artikulieren. Gerade die feministische Literatur ist da so unglaublich. Also ein Roman wie Die Wand von Marlene Haushofer. Ich kenne kaum ein besseres Buch aus dem 20. Jahrhundert wie dieses. Die Wand war langweilig, fand ich. Ich kann verstehen, warum manche Menschen den toll finden, aber ich fand den nicht so gut. Aber ja, ich, keine Ahnung, ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Also, ja, das kommt halt wieder so ein bisschen raus bei diesem, wir müssen jetzt nochmal, ne, unseren Kram wieder verteidigen, weil, ja, ist ja irgendwie angegriffen worden, aber... Ich dachte, dass er noch das Buch Equality for Women, Prosperity for All, the Disastrous Global Crisis of Gender Inequality schild. Hat er das? Weil ich habe das Buch extra von gestern auf heute gelesen, und weil ich es mir irgendwo notiert hatte. Wirklich, aber zeigt also eine Frau, die hinter einer gläsernen Wand plötzlich lebt, die sich aufgetan hat, die jetzt ganz allein ist im Wald und wo dann beschrieben wird, wie eine ganz andere Form vielleicht von Weiblichkeit gelebt werden kann. Also da waren ganz große Gedanken drin und ich glaube, dass es gerade... in gewisser Weise, wir uns wirklich auf dem Chaos zu bewegen, dass wir tatsächlich momentan so einen Zeitgeist haben, dass wir eine Argumentation höchstens noch so lang sein darf wie ein Tweet und dann gibt es eigentlich nur noch die Form von gegenseitigen Schuldzuweisungen und das finde ich hochproblematisch und insofern würde ich sagen, ist dann so ein Buch ein Anlass, sich mit was auseinanderzusetzen, aber dann auch weiter zu schauen und vielleicht einfach mal nur gewissen Fußnoten nachzugehen, die Peterson anführt, ob man dann nicht tatsächlich mal bei Freud, den er auch hin und wieder mal zitiert, mal nochmal selbst nachliest, wie das so ist mit den Männern und den Frauen und vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt. Also das wäre sozusagen mein Wunsch, dass wir so ein bisschen diese Bubbles verlassen, in denen große Aufregung herrscht, aber wenig Verstand. Und man tatsächlich wieder mehr dahin geht, dass man sich auch mit Dingen auseinandersetzt, weil Debatte ist eigentlich... Also der Diskurs bleibt auf der Strecke. Der bleibt auf der Strecke, in meinen Augen schon, ja. Deshalb gibt es Almost Daily. Da findet er noch statt. Oh, ja. Das war's. Der Diskurs bleibt auf der Strecke. Das Ding ist, dass die Leute immer nur die Extremen wahrnehmen. Der Diskurs findet die ganze Zeit statt. Dieses Geschwätz von der Diskurs, die Debattenkultur ist kaputt. Nein, die war schon immer so. Wir sehen jetzt nur ein bisschen mehr das, was sehr negativ ist. Aber eine Debatte findet die ganze Zeit statt. Die Idee, dieses Meme, dass die Debatte, dass der Diskurs kaputt ist, das halte ich für ein Gerücht. Ja, prinzipiell schon, aber ich muss schon, also zumindest, also wenn man sich halt mal diese Sachen anguckt, was früher irgendwie bei ARD und ZDF irgendwie gelaufen ist, es gab ja dann mal dieses Beispiel, was hier der, die vulgäre Analyse da rausgepickt hatte mit dem Lehrer, der irgendwie sagte, warum das politische Korrektheit irgendwie Blödsinn ist und so. Und ich glaube schon, dass es also zumindest in diesen Bereichen, wo halt, ne, wieder diese Leute, die meinen Kritik und so und oh mein Gott, der Faschismus kommt, wo die ja auch Einfluss haben und da in diesen Bereichen setzen sie natürlich die Sachen dann schon durch, die sie natürlich für das Richtige halten. Ja. Das ist ja klar, ne, dass sie das unbedingt meinen, dass das so sein muss. Und und an diesen Bereichen hast du auf jeden Fall eine Veränderung von dem, was irgendwie gesagt werden kann, soll, wie auch immer. Und klar, wenn ich irgendwie meinen eigenen YouTube-Kanal habe, wie wir hier haben und wie die Herrschaften da ja auch haben, dann kann ich natürlich erstmal versenden, was ich möchte. Und ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich fand es sehr bezeichnend, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass da überhaupt der Peterson irgendwie besprochen wurde. So nach dem Motto, ja, krass. Das ist ja alt-right und deswegen, also bei krass. Twitter habe ich auf jeden Fall so ein paar Tweets gesehen. Klar, da, ich hoffe mal, dass die Herrschaften da drüber stehen. Was ich vor allen Dingen auch lustig fand, ist, dass der Gamergate mit erwähnt wurde. Nein. Der Peterson wäre ja so ein Gamergater irgendwie. Jetzt könnt ihr mal hier richtig mit den Gamergatern reden, liebe Leute. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch zu Freud loswerden wollte, so gut wie alles, 98% von dem, was er verzapft hat, ist in der Psychologie überholt. Also weiß ich jetzt nicht, Freud kann man schon lesen, aber denk halt dran, dass wenn du Freud gelesen hast, dass du mindestens noch 10 weitere Psychologiebücher lesen solltest, weil du erstmal Unfug gelesen hast. Unfug, der damals sehr erfolgreich war und vielleicht deswegen lesenswert ist, aber nicht unbedingt, weil das, was drinnen steht, jetzt so gut ist. Also wisst ihr, so. Ja, sag doch jetzt nochmal schnell, was mit diesem Buch war, was du dachtest, dass es geschillt hat, weil ich hatte das ja am Anfang irgendwann geschillt. Ja, ich weiß gar nicht, das kann ich auch am Sonntag vorstellen. So, das war ein furchtbares feministisches Buch, bei dem mir die Haare zu Berge gestanden sind. Ja. Ist das also kritisch gewesen? Aber am Sonntag gibt's dazu mehr. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, das war unser kleiner Sonderstream. Und ich mache nochmal unser Logo hier rein. Geht in den Wald, lasst euch nicht gendern. Bleibt kritisch. Bleibt kritisch, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und ich war der Abel für euch, intersektionaler, postmodernistischer, kritischer Theoretiker. Alles, was die anderen sagen, ist falsch. Ich habe die Wahrheit auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele. Ja, und ich war da der Chris, gläubiger Atheist. Genau. Bis dann, Leute. Köchin und der Menschenfresser, André Glucksmann lesen.